Hey Reinhard. Ja. Brauchst du neues Zeug? Der gleiche Scheiß wie letztes Mal oder ist es was Neues? Top aktuell. Ja, gib her. Gib rüber. Lass uns rüber reden. if you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Based on the design of rockets, they reach the moon. It works. Bitches. Hier ist wieder methodisch inkorrekt, diesmal Folge 4 direkt aus der UN-Vollversammlung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder hier der Ratsvorsitzende Reinhard Remfort. Hallo. Und ich bin der schwächelnde Alterspräsident Nicolas Wörl. Ich bin nämlich ganz schlimm erkältet, kann man sagen. Ne. Über Twitter angekündigt, stark verschnupft, aber trotzdem hier, vorbildlich. Ja, so. Ja und heute schon... Extra nur für diesen Podcast hier im Büro, die ganze Woche hier nicht, sich nicht hier sehen lassen. Aber. Davor allerdings, um meine Geldgeber zu beruhigen, davor schon mich aufgeopfert für die Lehre und für Projektanträge, die ich auch noch geschrieben habe. Also von daher, ich war nicht untätig. Wenngleich ich auch nicht körperlich anwesend war. Nicht immer. Geistig war ich aber immer bei dir. Ja, habe ich gemerkt. Das war jedes Mal so ein kalter Schauer, der mir über den Rücken lief. Immer, wenn du dich hingesetzt hast, um Kaffee zu trinken. Ja, richtig. Also häufig. Als ich heute einen Kaffee getrunken habe und Spiegel Online Wissenschaft aufgemacht habe, im Internet, so ein. Habe ich einen schönen Artikel gelesen. Tsunami aus dem Nichts, rätselhafte 1000-Kilometer-Welle trifft die US-Ostküste. ich habe da nicht weitergelesen, sondern gleich runtergescrollt, wie es richtige, wie man es normalerweise macht im Internet. Gleich runter zu den Kommentaren. Ja, da muss, also sagen wir so, der informative Teil ist der obere und ab da, wo Kommentare steht, beginnt der lustige Teil. Ich habe dann erstmal ein bisschen gelacht, weil dann sehr interessante Kommentare waren. Zum Beispiel, vielleicht ist ja, also ich zitiere jetzt ein bisschen aus diesen Kommentaren, vielleicht ist ja in der Achse eine Unwucht und die Erde eiert. Oder es ist unbemerkt ein Himmelskörper an uns vorbeigerauscht. Dass die Erde aber Beulen in ihrem Gravitationsfeld hat, das ist bekannt. Könnten die nicht Wellen formen? Eine Energiespirale nach innen. Wer hat das geschrieben? Das Dr. A. Stoll? Nein, ich, ist mir völlig unbekannt, wer das geschrieben hat. Das Raumschiff Orion ist gestartet, war auch eine Vermutung. Ich muss dazu sagen, ich finde immer ganz lustig, dass du natürlich ein bisschen drauf schließen kannst. Also viele Trollen natürlich einfach so eine Geschichte. Klar. Aber zum Beispiel, hier ist auch ein Kommentar, den finde ich auch gut. Da merkt man immer so ein bisschen, aus welcher Richtung das kommt oder welcher Geisteskind dahinter steckt. Nicht lustig. So witzig, wie manche hier meinen, sind sie beileibe nicht. Der Versuch, ernsthaft über ein interessantes Phänomen zu plaudern, wird durch pseudolustigen und unkreativen Forenmüll torpediert. Das ist ein Typ, der sitzt auch am Fenster und schreibt Falschparker auf. Ja. Das ist ungefähr so wie ich möchte keinen Namen nennen oder ich kenne den Namen auch gar nicht. Es liefen Menschen, wir sitzen ja hier in einem Neubau, in neuen Büros und das Labor darf niemals einen Sicherheitsbeauftragter von innen sehen. Das heißt, du darfst dann niemals wieder rein, wenn du das unterschrieben hast. Aber es lief tatsächlich jemand hier rum oder es liefen Leute hier rum, die das Wohl des Arbeitnehmers besorgt, die Büroergonomie beurteilt haben und halt angemahnt haben, wenn etwas nicht richtig ist. So wurde mir zum Beispiel gesagt, ich möchte bitte dieses Kabelchaos unter meinem Schreibtisch beseitigen, das aus 3 Kabeln besteht, und das in die vorgesehenen Schienen packen. Des Weiteren kam, wie du heute vielleicht gesehen hast, von besagten Menschen noch eine E-Mail rum, dass man unter anderem doch darauf achten möge, dass die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe ist. Und wenn ich mir das bei dir angucke, dass wenn du gerade sitzt und nicht so hinflätzt, geht noch gerade, ne? Das, ja. Wobei es halt in diesem Fall echt schwierig ist, vor einem 27 Zoll iMac mit den Augen noch oberhalb der Oberkante des Bildschirms zu sein, ist gar nicht so einfach. Nee, stimmt. Vielleicht brauche ich demnächst Sitzkissen, wenn ich weiter so, wenn bei mir die Altersschrumpfung weiter fortschreitet. Ja, schön wieder hier zu sein. Eigentlich wollte ich dir noch einen Kommentar vorlesen, aber ich weiß nicht, du bist da jetzt so. Was? Mein voreingenommen oder was? Bitte? Ich habe dir ja gerade diesen Falschparkaufschreiber schon vorgelesen. Ja. Einen muss ich dir noch vorlesen. Das sind auch so, da weiß er, erkennst du auch, was das für ein Mensch ist. Der fängt so an. Fast alle sachlichen Beiträge beziehen sich auf Ozeane und ähnliche große Meere. Jetzt kommen noch zwei, drei Sätze, bla bla bla. Ich selbst habe eine ähnliche Erscheinung zweimal an der kleinen und recht flachen Ostsee erlebt. Am Strand von Heiligendamm, Anfang der 90er, passierte es das erste Mal. Ein herrlicher Sommertag, der Strand war gut besucht und viele Urlauber lagen mit ihren Handtüchern und Strandmatten nur 3-4 Meter von den seicht auflaufenden Wellen entfernt. Die See war glatt wie ein Ententeich. Kein Wind und die Sonne brannte. Mit einem Mal war Gekreisch und Plätschern zu hören. Die Urlauber, die direkt unter am Wasser lagen, standen alle fassungslos da. Ihre Handtücher, Laken, Taschen, Klamotten waren komplett nass. Aus dem Nichts war eine Welle, einfach mal so 4-5 Meter auf den Strand gerollt und dann war es auch schon wieder vorbei. Übrig blieben nur verdutzte Urlauber und nasse Handtücher. Das war ein Deutschlehrer, oder? 13.38 Uhr wollte er hier seine Prosa-Fähigkeiten ausprobieren. Schlimm. Ja, gut. Bei den Kommentaren, da tummeln sich echt Leute. Vielleicht war es ja auch nur, vielleicht war es ja auch Betrollung und ich hoffe. Man sollte das hoffen, ja, genau. Wie läuft's im Institut? Wie du selber weißt, nicht was ist, ja, ein bisschen stressig gerade. Ein oder andere ärgerliche Kleinigkeit, die da so dahergerollt kam. Möchte ich nicht zwingend Zuhörer mit belasten, mit der finanziellen Lage an unseren Universitäten. Wir haben am Anfang mal gesagt, wir wollten darüber auch reden, aber da können wir mal eine ganze Sendung zu machen, weil momentan bin ich nicht unparteiisch genug, sag ich mal, und direkt selber betroffen, gut, dass ich da kein gutes Haar dran lassen könnte. Würde ich sagen, richten wir unseren Blick dahin, wo es besser wird, in die Zukunft. Ah, Moment, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Unsere kleine UN ist voll. Wir haben heute letzte Woche eigentlich schon unseren letzten Gast bekommen, eine türkische Gast, ich glaube Masterstudentin ist es. Oder Bachelor. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, noch nicht so viel mit ihr geredet. Aber damit sind wir komplett und können langsam anfangen, so eine Versammlung wirklich mal einzuberufen. Afrika ist noch etwas unterrepräsentiert, ja, aber sonst stimmt. Dürfen wir alle Kontinente im Moment in der Arbeitsgruppe haben. Also von daher. Ja. Ich habe seit Jahren, würde mein Englischlehrer freuen, nicht so viel Englisch geredet. Und mein Englisch ist, glaube ich, im letzten Jahr deutlich besser geworden. Das heißt, es ist jetzt gebrochen. Ja, schön. Ja, so, zurück zur Zukunft. Back to the future. Oh, sehr schön. Ja, sehr schön untergebracht. Ja, ne? um ein unsterblich gewordenes Zitat von mir zu sagen, wenn ich sage wir, dann meine ich du, wirst wieder viel für die Öffentlichkeit tun. Oh ja, richtig. In den nächsten Wochen. Richtig. Es stehen wieder einige Science Slams an. Habe ich im Kalender gesehen. Am nächsten Wochenende bei der Extraschicht im Ruhrgebiet. Das ist so eine alljährliche Veranstaltung, wo, kann man sagen, Kultureinrichtungen sich der Öffentlichkeit in der Nacht präsentieren und vor allem Zechen allen möglichen kulturelles Angebot anbieten. Ausgesprochen interessant. Mhm. Also viele interessante Veranstaltungen. Es gibt, glaube ich, so Shuttlebusse, die zwischen den Veranstaltungsorten fahren. Und man kann also, hat die Möglichkeit, viele von diesen Veranstaltungen zu besuchen. Es ist auch häufig so, dass das jetzt, also das Besondere an der Extraschicht ist, wenn ich mich nicht irre, sowas wie, dass das jetzt nicht nur Theaterstücke, die halt in irgendwelchen Theatern sind oder so, sondern dass auch Theaterstücke in Zechen oder ähnlichem aufgeführt werden zum Beispiel. Also gerade, dass diese Industriekultur, wie wir es hier so schön nennen, halt neu belebt wird, wirklich mit Kultur und das ist echt nett. Also eine Menge Veranstaltungen auf einmal. Und in dem Zusammenhang werden wir auch einen Science Slam mitgestalten. Also wir sind Mitdarsteller. Ich ringe gerade, also Mitdarsteller. Und zwar an der Universität Bochum. Ach, ist das an der Uni direkt? Genau, ja. Ui. Und da wird ein Science Slam veranstaltet, an dem einer von uns beiden teilnimmt. Ursprünglich war ich vorgesehen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich an dem Wochenende kann. Du kränkelst ja auch immer noch. Deswegen musst du eventuell einspringen, aber einer von uns wird mit Sicherheit zu sehen sein. Ja. Wir werden mal sehen, ob es eine Freude wird oder nicht. Und eventuell sind wir halt auch beide da. Also ja, wir werden, sofern ich es einrichten kann, werden wir ja vermutlich beide da sein und freuen uns natürlich auch, falls uns jemand anspricht aus unserer Hörerschaft. Ansonsten hast du auch noch einen weiteren Science Slam? Genau, es ist noch ein Science Slam und zwar nächste Woche am 12. im Rahmen von Bochum Total. Und zwar wird da, also Bochum Total ist so ein Festival, wo in der Bochumer Innenstadt mehrere Bühnen stehen, viele Musikacts, den kompletten Tag bis in die Nacht hinein. Und zwischen diesen ganzen Hauptacts gibt's auf einer der Bühnen in den Pausen wohl immer auch einen kleinen Science Slam. Und da wurde ich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und da habe ich mal spontan gesagt, mache ich. Finde ich ja ein bisschen frech, muss ich zugeben, weil Du warst da erst, ne? Nee, da nicht. War das nicht? Ich war da nicht vorgesehen. Ah. Aber wie du weißt, habe ich vor vielen, vielen Jahren in einer Band gespielt. Ah, und jetzt kommt daran das. Ja, der alte Mann erzählt wieder vom Krieg. Vom kurz nach dem Krieg. Da wollten wir natürlich, Bochum Total wäre immer so eine Nummer gewesen, die wir gerne gespielt hätten. Was mit Essen Original? Bitte? Essen Original? Nee, natürlich nicht. Wir waren wirklich extrem unerfolgreich. Wieso? Also Essen, ich kenne eine Menge Leute, die bei Essen Original auf so einer kleinen Sparkassenbühne irgendwo am Fiofer Platz schrabbeln durften. Also selbst das haben wir nicht. Das sagt viel. Jedenfalls ist es, finde ich es irgendwie spannend, dass ich mit der Musik nicht geschafft hat, aber jetzt sowas wie die Wissenschaft, also mit den Science Slams, bei Sonderveranstaltungen mitmachen kann, finde ich irre, muss ich sagen. Dann noch jemand aus deiner Arbeitsgruppe. Der vorne auf der Bühne steht. Ich kann für dich Werbung machen, wenn du möchtest. Du bist wahrscheinlich, mich wieder in Misskredit bringen. Natürlich nicht. Und du wirst, also auch da freuen wir uns natürlich, wenn Leute hinkommen, die unseren Podcast sicher kennen. Ja, auf jeden Fall. Ihr dürft dann auch, wenn ihr da seid, reinrufen, so, ja, hier. Wir sehen zwar gelegentlich in unserem Feedburner, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich das hier gerne anhören. Aber die wollen wir auch mal sehen. Genau. Es werden auch stetig mehr, was mich auch sehr freut. Aber man möchte die doch auch mal sehen, ja. Und dann hast du in der nächsten Woche noch was? Warum kennst du meinen Terminkalender besser als ich? Ja, das ist. Du hättest mir nicht die Möglichkeit geben dürfen, deinen Terminkalender zu bearbeiten. Ja, stimmt. Ich habe auch noch einen privaten, den du nicht sehen kannst übrigens. Ich bin ehrlich gesagt schon erstaunt, dass du ein Privatleben hast, aber. Ja, richtig. Ich nehme mir morgen auch frei. Gut. Worauf du natürlich anspielst, ist Freestyle Physics. Was ist das? Und da hätten wir eigentlich mal eine halbe Sendung zu machen können. Freestyle Physics ist ein Wettbewerb, der von der Universität Duisburg-Essen jetzt schon im, ich glaube, 12., 13. Jahr ausgerichtet wird, also schon mittlerweile eine gewisse Tradition hat. Das ist ein Wettbewerb, der über 3 Tage geht, der richtet sich an Schulen, also an Schulklassen, an Technik-, Physikunterricht oder generell Lehrer, die sich dafür begeistern können. Es werden immer 6 bis 7 Aufgaben gestellt jedes Jahr. Es ist für jede Altersklasse was dabei. Was sind das für Aufgaben? Jeder Schwierigkeitsgrad. Ich überlege gerade. Ein Beispiel, was was immer dabei ist, ist eine Wasserrakete. Es soll eine Wasserrakete entwickelt werden, die halt unter gewissen Rahmenbedingungen mit einfachen Mitteln zum Beispiel möglichst lang in der Luft bleibt. Ganz früher wurde mir mal gesagt, wurde mal die Höhe gemessen, aber die Schüler sind da extrem kreativ und das ging ganz schnell in eine Richtung, wo das für den Luftverkehr hier in der Gegend doch zu einem Problem wurde. Tatsächlich steht dieses Freestyle Physics, also die Wasserraketen davon, in der englischen Wikipedia als ich glaube, Deutschlands oder Europas größter Wasserraketenwettbewerb oder so. Wobei das eigentlich nicht der Kern ist. Nee, das ist nicht der Kern. Das ist eigentlich ja nur eine von 6 bis 7 Aufgaben. Andere Aufgaben sind dann, zum Beispiel gab es mal einen, ich glaube, dieses Jahr ist es ein Turm zu bauen aus Papier, der in der Höhe von irgendwie 1,20 Meter ein gewisses Gewicht in Form eines kleinen Sandsacks oder so halten soll. Und ein Stechen wird dann irgendwie, weiß nicht, dann wird noch nach und nach werden 10 Gramm mehr draufgelegt. Dann gab es noch Aufgaben, wo Fahrzeuge konstruiert werden sollten, die eine vorgegebene Strecke in einer möglichst genauen Zeit zurücklegen sollten. Also da wird es dann auch deutlich schwieriger. Oder Maschinen, da habe ich die erstaunlichsten Sachen schon gesehen aus Holz, Fisher-Price und Lego, die sogenannte Aschenputtelmaschinen, die Sachen sortieren sollten. Also ein beliebiges Gemenge, beispielsweise aus bunten Smarties oder aus bunten Legosteinen oder so, die dann nach verschiedenen Kriterien, Größe, Farbe oder Gewicht, Dichte, von dieser Maschine automatisch sortiert werden sollen. Oder Zielkatapulte gab es auch mal. Das Wichtige dabei ist, ist das Wort Ziel. Da haben wir nämlich auch gelernt, es gab einmal die Aufgabe, Katapulte zu bauen. Und Schüler, also das musste man wirklich stark reglementieren. Die Leute waren so begeistert, die sind hier wirklich angekommen und haben diese Katapulte aus halben Bäumen zusammengesteckt dann. Also damit hätte man problemlos eine Burg belagern können mit dem, was die hier angeschleppt haben. Aber ich meine, das ist natürlich wirklich schön, ne? Wenn, ja, man, wenn man Schüler dazu motivieren kann, sich kreativ mit der Physik zu beschäftigen und die Gesetzmäßigkeiten zu nutzen. Also die arbeiten dann einige Wochen, Monate vorher in ihren Schulklassen oder in Projektgruppen, genau, an ihren Schulen mit unter Betreuung ihres Physiklehrers oder Chemielehrers, Naturwissenschaftslehrers oder wer auch immer da sich bereit erklärt, und präsentieren dann im Team mit diesem Lehrer, genau, das Ergebnis. Ja. Es hat verschiedene Aspekte, die ich super finde. Ein Aspekt ist, dass die Lehrer die Möglichkeit haben, das in ihren Unterricht einzubauen und Schüler damit massiv motivieren können. Ja. Und dieser Wettbewerbsfaktor ist halt auch nett. Ich meine, da gibt's immer dieses Dabeisein ist alles, bla bla. Aber so ein Wettbewerb ist halt doch mal interessant, ne? Also sich mit anderen zu messen, was die halt hinbekommen haben. Je nachdem, was für eine Aufgabe es gibt, sieht man häufig auch ähnliche Lösungsansätze, aber manchmal auch komplett unterschiedliche, ja, die beide zum Ziel führen. Ist echt eine super Sache. Geht, wie gesagt, 3 Tage für alle Altersklassen, was dabei, was mit einer niedrigen Barriere, Schwelle. Ja. Und natürlich auch für die Oberstufen so zum Abitur hin wirklich anspruchsvollere Sachen. Und in dem Rahmen gibt's auch immer so 1-2 kleine Vorlesungen im Vormittagsprogramm für die kleineren, so 5., 6. Klasse oder halt auch manchmal, ich weiß gar nicht, ob es Grundschulen waren, die auch mal hier waren. Das haben wir, nee, Grundschulen waren das nicht, nee, ne? Auf jeden Fall für die Jüngeren so ein bisschen halt unterhalten, 1-2 kleine Vorlesungen. Die Professoren halten Vorlesungen und wir haben das in den letzten Jahren ja auch häufiger mal gemacht und sind dieses Mal wieder dabei. Falls du da sein solltest, bist du natürlich fest eingeplant. Falls du verhindert sein solltest, habe ich mich schon um Ersatz für dich gekümmert. Ja, das ist ganz einfach. Es ist eine Frau unter anderem, daher. wärst du nicht abgeneigt, wenn ich nicht da wäre? Wie ist das Thema von den Sachen, die du präsentierst? Ehrlich gesagt, ich habe im Terminplan gesehen, ich bin für 2 Tage eingeteilt. Du bist insgesamt für 3 eingeteilt. Ja, nein, das dritte ist hier in unserem Neubau. Da wohnen wir. Das ist was anderes. Okay. Aber für 2 Tage und ich muss nochmal mit dem Veranstalter sprechen, welche Leute er zu den Zeiten erwartet, ob ich eine Vorlesung zum Thema Superhelden mache, die ich an beiden Tagen halt halte, um den Kindern zu zeigen, dass auch sie quasi, wenn sie sich für Naturwissenschaft interessieren, Superkräfte entwickeln können. Oder mit Hilfe der Naturwissenschaft halt Ähnliches schaffen wie Superhelden durch ihre Kräfte. Man braucht nicht zwingend radioaktive Spinnen dafür. Sind meistens sehr ungesund. Falls vorgesehen ist, dass die gleichen Leute am nächsten Tag nochmal kommen, würde ich vielleicht nochmal den von dir grandios vorbereiteten Vortrag über Raumschiffe und den Fakt, dass Raumschiffe keine Segel haben und warum das so ist, ausgraben. Bevor jetzt hier Kritik geäußert wird und ich mit dem Errater nächstes Mal wieder um die Ecke kommen muss. Uns ist durchaus bewusst, dass Raumschiffe auch Segel haben. Ja, ja. Das wird auch in dieser kleinen Kindervorlesung aufgeklärt. Ja. Gut, da unsere Zuhörer nicht in den Genuss kommen, deine Superheldenvorlesung zu hören. Können ja vorbeikommen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Gut. The bigger, the better. Das ist von dir. Ich weiß, ja. Kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Oder du willst erst ein Bier aufmachen? Ich will ein Bier aufmachen. Du verschmähst ja das Bier heute, weil du kränkelst. Ich verschmähe das Bier. Dabei habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, bin heute Morgen wieder zum Rewe meines Vertrauens gegangen, wo ich schon Ich muss sagen, wenn man da, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal im Podcast erwähnt hatten oder danach, wenn man als tätowierter Mensch morgens zwei Bier einkauft, wenn man schräg anguckt. Ja. Ja, war heute wieder so. Aber diesmal hat kein kleiner Junge gesagt, Mama, was da ist der das? Mann wieder. Ja, genau, da ist der Mann wieder und er kauft wieder Bier. Nee, ich bin einfach nur so hingegangen, war trotzdem wurde ich schräg angeguckt. Ich habe dir mitgebracht, eigentlich liegt noch im Kühlschrank, falls du dich doch noch dafür entscheidest, Borbecker helles Dampfbier. Gut. Aus Essen. Essener Abfüllung, Sternbrauerei, da hat mein Papa mal gearbeitet. Okay, das hast du mir mitgebracht. Ich habe dir wissenschaftliche Themen mitgebracht. Ja, die habe ich auch noch mitgebracht. Das ist ja Bonus, das Bier. Prost. Zum Wohl. Mein erstes Thema, was ich hier heute mitgebracht habe, habe ich genannt, die Flüge nach Amerika werden billiger. Gute Nachricht. Oder, naja, je nachdem, wie man es... Sag mal so, wenn du ein paar Geheimnisse verrätst oder so, kommst du gratis nach Amerika zurück. Das stimmt, ja. Sehr schön, ja. Kriegst auch eine Unterkunft, Kostologie. Für eine gewisse Zeit zumindest. Genau. Hast du auch ein Thema? Ich habe auch ein Thema mitgebracht. Und zwar mein erstes Thema, das ich dir mitgebracht habe, behandelt ein Zitat, das jeder, der schon länger einen Computer nutzt, irgendwann mal gesagt hat, als er seine erste 1 GB Festplatte zum Beispiel in der Hand hatte. Was? Das bekomme ich doch nie im Leben voll. Ah, daher kommt ja. Daher der Titel. Ich hatte ihre Shownotes gelesen und da bin ich sehr gespannt. Mein zweites Thema, mit dem bewerbe ich mich offiziell für den Titel des ist das schlechtester Wortwitz des Tages oder so? Ich glaube, da werde ich bei dir wieder ganz vorne landen. Die Evolution ist nur ein Steinwurf entfernt. Du wirst richtig sauer sein, wenn du hörst, worüber das geht. Bin mal gespannt. mein letztes Thema, das ich noch mitgebracht habe, heißt Häschen gegen Niemeyer. Es ist ein sehr kryptischer Titel. Um diesen Titel zu erklären, habe ich auch zwei Videos mitgebracht. Aber es werden keine süßen Häschen hier in unserer Sendung. Ein bisschen schon. Wobei ich muss sagen, beim ersten Video, man hört es nachher im Video nicht. Die haben auch einen gewissen akustischen Effekt, diese Videos. Also sie sind beide gut zu hören. Okay. Aber wenn man sich das Video danach nochmal anguckt, bei den Häschen hatte ich Angst. Wenn hier Häschen, ich hoffe, wir haben bei iTunes den Explicit-Tag gesetzt. Nein, haben wir nicht. Nein, natürlich nicht. aber dann müssen wir aufpassen, dass hier nichts... Das haben wir schon in der ersten Sendung vergeigt, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, ob man das nachträglich noch ändern kann. Spätestens bei der letzten, weil du ständig mehr Sex gefordert hast. Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich noch, bevor wir mit den wissenschaftlichen Themen anfangen, wobei so unwissenschaftlich ist es nicht, möchte ich dir etwas zeigen, was ich einigermaßen faszinierend fand. Nein, das klang jetzt so abwertend. Was ich sehr faszinierend fand, außerordentlich faszinierend fand in der letzten Woche. Ich habe was Tolles gefunden. Im Science-Magazin. Katrin Armuts und ihr Team am Forschungszentrum Jülich haben... Boah, es wundert mich, dass du keinen Witz gebracht hast mit Armutszeugnis oder so. Ja, komm, weiter. Du willst hier, du... Nee, komm, mach. Ja, Science-Magazin. Die haben das bisher genaueste Abbild des menschlichen Gehirns hinbekommen. Also Abbild heißt jetzt wirklich physikalisch... Die Zellen abgebildet, oder? Quasi, ja. Oh, cool. Tatsächlich, also die Auflösung, die bisher höchste Auflösung lag so etwa bei 1 mm. Das ist ja nicht besonders toll. Echt, mehr tolle. Nicht? Ja. Also, und, auch nicht die mit haben MRT jetzt, und so? Scheinbar ist da genau diese Auflösung mit entstanden von 1 mm. Also die ist schon verhältnismäßig schlecht. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das, was ich forschungstechnisch mache, macht Sinn. Das hat Anwendung tatsächlich. Jetzt haben die in einem Projekt, was Big Brain heißt, eine Auflösung von 20 Mikrometern hinbekommen. Oh. Was meinst du, wie man sowas macht? Ich würde jetzt spontan sagen MRT, also mit einem besseren MRT halt. Wie macht man das? Man glaubt mit einem Computer-Super-Tomograph-Flux-Kompensator 2.0. Ja. Nee, leider nicht, muss ich dich enttäuschen. Ist ein bisschen anders passiert. Die haben Gehirn genommen von einer 65-jährigen Dame, die tot war. Ja. Bevor jetzt hier wieder... No grandmas were harmed in this podcast. Gehirn eingelegt in Paraffinwachs und dann in 7400 dünne Scheibchen geschnitten. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Diese Scheiben sind dann eben genau 20 Mikrometer dick etwa. Jedes Scheibchen wurde dann gescannt. mit einer Auflösung von 13.000 mal 11.000 Pixel. Ja. Das hat 1.000 Stündchen gedauert. Ja. Ein Terabyte Daten. Da kommt schon mal zusammen. Ist ja jetzt auch nicht so viel. Aber was ich am interessantesten daran finde, ist die Aufbereitung oder ja, die Datenaufbereitung. Gibt es eine Website dazu? Es gibt ein Programm. Also ich habe hier ein Video. Ich vermute mal, dass es ein Programm dazu geben wird. Aber was man, das Video ist jetzt ohne Ton. Das zeige ich dir und das verlinken wir natürlich. Man sieht das Gehirn als modellierte graue Masse. Und was du jetzt machen kannst, sind Schnittkanten reinlegen oder Schnitte reinlegen. Und zwar drei, also für die drei Raumrichtungen. Und dann kannst du eben in dieses Gehirn reingucken. Ich lasse das Video jetzt mal laufen, da rotiert schön das Gehirn. Und jetzt siehst du halt gleich, wie diese drei Schnittflächen reingelegt werden quasi und du in das Gehirn reingucken kannst. Und das sind halt diese Bilder, die dann erzeugt wurden, sind eben die gescannten Daten dieses in dünne Scheibchen geschnittenen Gehirns. Wie nah zoomen die da jetzt dran? Genau, also da kannst du dann... sehen. Ach, da unten rechts sieht man jetzt, wie die Schnittflächen durchfahren und in den, also ist jetzt so ein gesplittetes Bild in vier Bilder, rechts unten sieht man die drei Schnittflächen und in den anderen drei Bildern sieht man halt, was man in diesen Schnittflächen dann sieht. Dieses YouTube-Video ist natürlich ein klein bisschen in seiner Auflösung limitiert. Was man erreichen kann, also diese 20 Mikrometer Auflösung reicht eben fast, Auflösung von 20 Mikrometern reicht halt fast aus, um einzelne Zellen zu sehen. Ah. Und das gibt natürlich schon ein bisschen Aufschluss, wie so ein Gehirn aufgebaut ist. Man muss ehrlich sagen, die Frage ist, was bringt das jetzt? Ich möchte einmal kurz anmerken, was mich dabei am meisten schockiert oder beeindruckt momentan ist, ich hätte gedacht, man ist da schon deutlich, deutlich weiter. Also gerade das menschliche Gehirn, dass man das noch nicht Zelle für Zelle dargestellt hat oder irgendwie, wir gucken uns im Elektronenmikroskop Nanometerpartikel an, ne? Und so ein Gehirn hat man bis jetzt auf 20 μ, okay, das ist schon nett, ne? Aber das ist immer noch groß. Man hat irgendwie das Gefühl, als hätte man. Also zumindest wir, die wir täglich mit so Nanopartikeln und so hantieren oder Nanostrukturen. Mhm. Oder wenn man sich mal Computer hier Lithografie anguckt, wir können Schaltkreise bauen auf Computerchips, die nur noch ein paar Nanometer groß sind und dann hat noch niemand das Gehirn halt mal auseinandergenommen. Die Frage ist jetzt natürlich auch, was bringt dir das, ne? Wenn du so ein Gehirn richtig, das wäre auch meine nächste Frage. Warum gab das Geld? Du musst hier ein bisschen aufpassen, das ist ein Science-Artikel, ne? Also von daher, das scheint schon interessant zu sein. Das Problem ist allerdings tatsächlich, du lernst erstmal relativ wenig, glaube ich, daraus, bei aller Vorsicht, weil es kein typisches Gehirn gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, so sehen alle Gehirne aus, sondern die Gehirne sehen alle sehr unterschiedlich aus. Und das werden die Forscher jetzt auch als nächstes machen. Sie werden weitere Gehirne scannen, um dann nach Mustern zu suchen, die immer wieder auftauchen. Okay. Aber ich fand die Bilder schon mal ganz interessant. Das stimmt, das ist nett anzusehen. Als Opener für unsere Sendung quasi. Das führt uns zu unserem ersten. Ah, das Video hast du auch verlinkt und das Paper auch. Ist das das ganze Paper oder ist das ein Abstract? Ich habe das Science Paper verlinkt, glaube ich. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Paywall, oder? Nur Paywall, Okay. Unser erstes Thema oder mein erstes Thema, was ich dir mitgebracht habe, heißt... Ich möchte kurz anmerken, da steht ein Intermezzo vorher in... Entschuldigung. Du wolltest mich rauskicken. Also ich freue mich sehr, wenn... was mag dieses Intermezzo sein? Ich habe letztens... Zufall ist das falsche Wort. Nostalgiegründen nochmal unsere Nullnummer mir angehört. Und da hatten wir die Idee verfolgt, ein China-Gadget der Woche mal vorzustellen. Ich muss allerdings sagen, das mit der wöchentlichen wird schwer, weil die Dinger kommen... Also ich habe reichlich aus diesen kleinen chinesischen hart arbeitenden Fabriken bestellt, aber die Dinger kommen so unregelmäßig, dass das wöchentlich schwer wird. Nichtsdestotrotz habe ich dir natürlich heute Geschenke. ein Geschenk mitgebracht, und zwar ein China-Gadget. Mhm. Wie es sich für ein China-Gadget gehört, ist es aus Plastik, und hier ist es. Und du darfst raten, was das ist. Ich hoffe, du kennst die Dinger nicht und weißt nicht, was es ist, weil das würde mir den Spaß nehmen. Also ich beschreibe das mal kurz. Wir machen davon auch noch ein Bild mal kurz. Ja, vielleicht beschreibe ich das mal gerade. Ja, warte mal. Hier, Kamera. Das ist ja schon angekratzt hier. Kamera. Und so. Völlig schief. Ja, so. das kam so. muss so. Also, es sieht aus wie ein kleiner Zwergenhut. Also, es ist ein aus grünem Plastik. Ein spitzer Hut. Ein spitzes Hütchen. Und eine Schraubkappe, eine Schraubkappe quasi an der Unterseite. Und oben in diesem Hütchen sehe ich einige Löcher. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Sieht ein bisschen aus wie eine Sahnespritze oder so. Aber ja, ich gebe dir noch einen Tipp. Es hat mit einem deiner ersten Themen zu tun. Mit einem meiner ersten? Also ja, aus den alten Sendungen. Aus den alten Sendungen, ja. Eines deiner ersten Themen. Du weißt... Ich kann mich kaum daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Ja, ich weiß. Du hast, es geht um die Schreie deiner Untertanen, um das Leid und den Tod, der dich hier, es geht um Pflanzen, die ich damit bewässern kann. Ja, richtig. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Und zwar brauchst du dafür Folgendes. Das hier, eine kleine Colaflasche, trink eine Coke mit Jonas, steht da drauf. Und da schraubst du das Ganze drauf. Und jetzt stelle ich in den Blumenkasten diese Colaflasche. So, nee, und jetzt rammst du diese Spitze, also du drehst das Ganze um und durch dieses kleine Löcher fließt dann Wasser, rammst du das Ganze neben deine Pflanze in den Boden und dann fließt das Wasser aus der Pulle langsam durch diese Löcher nach und nach in die Pflanze. Und neben dieser überaus kümmerlichen Pflanze wächst jetzt wächst so eine alte Colaflasche. Ja. Richtig. Aber ich habe die Dinger gesehen, die gab es übrigens nicht einzeln, sondern ich glaube 15er-Pack. Du hast 15 von den Dingern jetzt gekauft. Hab ich. Habt ihr in eurer WG 15 Blumen? Wir hatten mal Basilikum auf dem Fensterbrett. Es ist den Katzen zum Opfer gefallen. Oh mein Gott. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht überleben deine Büropflanzen hiermit. Wobei ich gerade sehe, dass das wirklich ein bisschen überdimensioniert ist. Wir rammen das gleich mal daneben und machen davon nochmal ein Foto. Ja, das auf jeden sehr Fall. Lustig aus. Ja. Ja, aber ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich wahnsinnig. Immer wieder, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit habe, werde ich dir die mitbringen und die 5 Minuten vor der Sendung, während ich mich vorbereite, kurz in den Sendungsplan hämmern an eine Stelle, die du nicht erwartest und dir dann ein kleines Gadget mitbringen. Ich freue mich sehr, wie du weißt, meine Pflanzen können jede Hilfe, jede Sterbehilfe gebrauchen. Ja. Ich freue mich, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Habe ich dich gerade vor der Sendung noch gesehen, wie du da an dem Ding rumgeschnitten hast? Oder? Ja, man muss für mich, man kann, je nachdem, welche Pflanzen man hat, wie tief man das Ding reinrammt und so, diese Löcher hier, die muss man selber reinmachen. Ehrlich? Ja, die muss man, ja, ehrlich. Das schaffen die Chinesen nicht. Nein, das stellst du falsch dar. Richtig, das ist ein Feature. Man kann halt selbst entscheiden, in welcher Tiefe man bewässern möchte. Hast du dich denn erkundigt, ob meine Pflanze ein Tiefwurzler ist oder ein Flachwurzler? Nee, siehst du? Flach ist ja, hier ist alles flach. Schön. Das führt uns zu meinem nächsten flachen Thema. Ja, bitte. oder zu meinem ersten flachen Thema am heutigen Tage. Das Thema lautet, die Flüge nach Amerika werden billiger. Dann schieß mal los. Ich bin gespannt. Du bist gespannt, ne? Die Arbeit, auf die ich mich hier beziehe, stammt von einem Geoforscher, Juan Duarte, von der Monash University in Melbourne. Und den Artikel, den ich gefunden habe, ich habe auch eins aus Melbourne. Ist aus dem Fachblatt Geology. Ah, ja. Was hat das mit den Flügen nach Amerika zu tun? Moment. Weißt du, wie es sich verhält mit dem Abstand Amerika zu Europa derzeit? Da ist Wasser zwischen. Genau, ja. Keine Ahnung. Driften die auseinander? Sehr schön, ja. Die driften auseinander. Ja. Das machen sie schon sehr lange. Und machen das im Grunde genommen auch mit einem beachtlichen Tempo. Das ist so eine Geschichte, die hat mein Vater mir mal als Kind erklärt und das habe ich dann. Der ist ja hier Geophysiker. Der ist Geophysiker, ne? Und der hat mir mal dann die schöne Analogie gegeben. Die Kontinente Amerika und Europa driften ungefähr mit der Geschwindigkeit auseinander, wie deine Fingernägel wachsen. Ah. Das finde ich sehr anschaulich. Das habe ich auch nicht mehr vergessen. Das ist mehr als man denkt, ne? Das ist so ein Fingerbreit Fingerbreit pro pro Jahr etwa. Und wenn du das mal umrechnen möchtest, wenn Kolumbus heute nochmal Amerika entdecken wollen würde, ja, dann müsste er einen Tag länger fahren? 12 Meter weiter fahren. Oh, schön. Ja, ist schon, kann man von Glück sein, dass das vor 500 Jahren versucht hat. Also in der Tat driften die beiden Kontinente auseinander. Warum? Weil wir in der Mitte des Atlantiks diesen mittelatlantischen Rücken haben, also so ein Gebirge. Und das ist entstanden, weil dort so eine Spalte ist, wo Lava, Magma austritt. Die erhärtet natürlich am Meeresgrund. So wie Bleigießen. Genau, Bleigießen am Meeresgrund. Im größeren Stil. Und drängt dadurch diese Kontinentalplatten voneinander weg. Das ist nicht der einzige Grund, warum es auseinanderdriftet. Zum einen entsteht also in der Mitte des Atlantiks ständig neue Erdmasse quasi. Gleichzeitig gibt es aber keine Verschluckungszonen, wo diese entstehenden diese entstehende Fläche wieder absinkt quasi. Sowas würdest du beispielsweise beim Pazifik finden. Aber das faltet sich das nicht irgendwo zu einem Gebirge oder so wieder auf, wenn sich das immer weiter auseinander schiebt? Oder so? Im Moment eben nicht. Deswegen schieben die Kontinente. Okay. Natürlich irgendwo, wenn du ganz global guckst, irgendwo musst du natürlich auch, die Kugel wird ja nicht größer. Ja, also irgendwo wird es natürlich wieder aufgefalten, aber eben nicht innerhalb dieser Fläche des Atlantiks. Deswegen erweitert im Moment der Atlantik immer weiter seine Größe. Ah. Es gibt diese Verschluckungszone. Die heißt übrigens Fachjargon Subduktionszone. Die gibt es, die sind aber nur sehr klein. Die gibt es in der Karibik, südlich von... Da verschwindet dann Landmasse. Oder? Südamerika, genau. Da schieben diese Kontinentalplatten, schiebt die eine Platte sich unter die andere. Das siehst du dann oberirdisch hauptsächlich daran, dass es da Vulkane gibt und viele Erdbeben. Aber der Atlantik hat eben nicht diese für ihn... jetzt mal so flapsig gesagt, Todeszonen, wo er wieder verschwindet, den gibt's im Moment, oder diese Subduktionszonen gibt's eben im Moment zu wenig oder wenig. Jetzt hat man aber neue Subduktionszonen gefunden. Und zwar 400 Kilometer südwestlich von Gibraltar, also gar nicht so weit weg von uns. Entstehen die auch neu? Die entstehen neu, und zwar jetzt gerade. Und diese Wissenschaftler, also um Juan Duarte, die behaupten eben, dass jetzt gerade das Zeitalter beginnt, in dem die Schrumpfung des Atlantiks beginnt. Hm. In ferner Zukunft bedeutet das... Wir können nach Amerika laufen, oder? Ja, in der Tat, ja. Also wir beide vermutlich nicht mehr. Ja. Aber auf lange Sicht wird genau das passieren. Also vor der Südküste Europas beginnt quasi dieses Sterben vom Atlantischen Ozean. Das Mittelmeer wird jetzt schon von einer tiefen Spalte durchschnitten. Und Afrika drängt immer mehr in Richtung Norden. Also nicht nur, na gut, lassen wir das politisch. War das nicht auch mal da so dran? Das sieht immer so aus, als ob das da so super reinpasst. Hier Urkontinent, bla, auseinandergebrochen. Und du meinst jetzt Amerika und... Nee, ich meine Afrika und Europa, war da nicht irgendwie so? Ist egal, mach mal weiter. Auf jeden Fall drängt Afrika wieder so in Richtung Europa ran und wir werden bald, auch das schlechte Nachrichten für unsere Zuhörer, Malle wird es dann irgendwann nicht mehr geben. Zumindest wird es Malle nicht mehr am Meer geben. Malle liegt dann also eher so... Die Berge bleiben, wo man halt mal gesittet Urlaub machen kann. Hier El Arenal ist dann vorbei. Genau. Kann auch ganz schön, also ich persönlich finde das schön. Ich habe mir ja sagen lassen, Freunde von mir, die da Urlaub machen, Malle kann echt schön sein, solange man von diesem Ballermann-Scheiß und so wegbleibt. Das habe ich auch schon oft gehört. Ja. Also um zurückzukommen zu diesen Kontinenten. Afrika drängt in Richtung Norden, schiebt sich da unter Europa. Deswegen misst man auch zunehmend Erdbeben, leichte Erdbeben so in Südeuropa. Die Tatsache, dass die afrikanische Platte unter die europäische driftet, speist auch, oder daher kommt die Magma für Vulkane wie den Vesuv oder den Ätna. Und genau diese Subduktionszone, die da schon aktiv ist, die weitet sich jetzt eben aus. Und wird ultimativ dazu führen, dass eben auch der Atlantik früher oder später wieder verschwindet. Komplett? So, die Wissenschaftler gehen davon aus, dass er wieder komplett verschwindet, ja. Die Frage ist dann natürlich, wo entstehen dann neue Meere? Denn das Wasser muss ja irgendwo hin. Beziehungsweise wir sehen, die Kontinente sind in Bewegung. Irgendwo müsste dann ja auch wieder Material, also wenn Afrika nach Norden treibt, wo geht dann Material verloren quasi? Das kann man tatsächlich auch schon beobachten. In der Nakilsenke in Afrika, das ist so zwischen so ein Spalt zwischen Äthiopien und Mosambik. Mhm. Da passiert genau das. Da reißt der Boden jetzt schon auf. Da ist der Erdboden schon deutlich abgesenkt. Und nur noch so eine Hügelkette verhindert im Grunde genommen, dass das Meer da eindringt. Oh. Also da wird als der nächste. Das heißt, Afrika wird gespalten quasi. Genau. Und da wird ein neues Meer entstehen quasi oder ein neuer Ozean. Von was für Zeiträumen reden wir hier? Ja, wie du gerade schon festgestellt hast, ich werde das nicht mehr erleben. Ja. Ich muss zugeben, kann ich dir gerade nicht sagen, aber es ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir nach Amerika laufen konnten. Ja, das stimmt. Deswegen denke ich, brauchen wir beide uns da keine Sorgen mehr zu machen. Ich muss mir die ganze Zeit dumme Kommentare zu Amerika-Abhörskandalen und Atlantikkabeln verkneifen. Lass mir das. Ja, schönes Thema. Also das heißt, die Flüge werden dann ja, gibt's, meinst du, es gibt dann noch Flüge? Ich meine, Amerika an sich ist ja groß, ne? Ja, gut. Die Frage ist, ob es da noch Menschen gibt, die sich noch nicht weggebombt haben. Und ob man überhaupt noch fliegen muss, ne? Vielleicht kann man dann ja auch gleich beamen oder so. Stimmt. Das hatten wir noch nicht, ne? Kommt bestimmt auch noch mal. Ein Star Trek-Thema haben wir auch noch mal. Ja, schön. Das war mein erstes Thema. Du hast das auch verlinkt. Dazu gab es, wie gesagt, ein Paper, ne? Genau, alles Geology, verlinkt, irgendwas? Einfach nur Geology. Ah, okay. Nach diesem herzerquickenden dieser Erdkunde-Nachhilfestunde. Jetzt kommt dein Thema und du hast hier schnell noch eine Toblerone reingehämmert. Ja, ich krieg doch hier nichts zu essen. Na. Okay, kommen wir zu meinem Thema. Mein erstes Thema, wie gesagt, ein Zitat, das viele von uns mal wohl gesagt haben, das bekomme ich nie im Leben voll. Wie groß waren nach der C64-Zeit? Da hatte man ja noch nicht wirklich eine Festplatte, da war ja noch die Floppy Disk, mit denen ich letztens übrigens mein Wohnzimmer tapeziert habe. Was war deine erste Festplatte? Wie groß war die? Also jetzt vom Speicherplatz her, ne? Nicht was hat von Klotz war, der unter deinem Schreibtisch lag. Ich noch eben auf dieses, hat Bill Gates nicht so was auch mal über Floppy Disk gesagt? Da dämmert's 1,4, Floppy Disk hatte 1,4 Megabyte. Ja, 1,44 MB irgendwas, ja. Die, also die härteren, kleinen. Die 5¼ war die große, ne? Die hatte noch weniger, 700 oder so. Und die andere, die kleine? 5¼ war 2,5 oder? Weiß ich nicht, da war ich noch zu jung. Da habe ich nur mitgespielt, da war mir egal, wie viel da drauf passt. Ich meine, Leute, die das nicht miterlebt haben oder sich damals noch nicht für Computer interessiert haben, die wissen gar nicht, wie verwöhnt wir heute sind. Also es gibt irgendwie 32 oder mittlerweile, glaube ich, sogar 64 Gigabyte Micro-SD-Cards, die Dinger in euren Handys, so dick wie ein Blatt Papier und so klein wie ein Fingernagel. Ja. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich überlege, meine erste Festplatte, die mein erster Rechner hatte, da war ich, weiß nicht, 11, 12 oder so, waren 450 Megabyte. Oh. Das ist schon viel, ja. Meine hatte 75, auf die Frage zurückzukommen. Ja, okay. bist ja auch ein bisschen älter. Da hatte ich allerdings die größere gewählt. Da hatte ich noch ein wenig in die Tasche gegriffen. Da hat man mal so richtig... Da bin ich noch zum Phobis gelaufen. Ja. Ich überlege, mein erster Computer hatte auch 8 Megabyte RAM damals. Höllenmaschine. auf jeden Fall, man ist von Speicherplatz her verwöhnt, ne? Also nach den Disketten und Festplatten kamen irgendwann die CDs. Da gab es dann die ersten CD-Brenner, dann DVDs, wo man halt das erste Mal in den Gigabyte-Bereich kam, was man da drauf speichern konnte. Dann die Dual-Layer-DVDs. Und heute um schönsten Kinogenuss, schönstem Kinogenuss zu frönen, die Blu-ray-Discs, wo ja noch mehr drauf passt. Oder wenn man das Ganze halt streamt, 1 bis 2 Filme bei der Deutschen Telekom im Monat, je nachdem, wann die Drossel zuschlägt. Aber wir sind von Datenmengen halt verwöhnt. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich meine erste Festplatte hatte, die mehr als 1 Gigabyte hatte, dachte ich mir und sagte es auch, boah, 1000 Megabyte, 1 Gigabyte, krieg ich nie im Leben voll, nie im Leben. Da hat es wohl nicht damit gerechnet, dass Betriebssysteme von Microsoft auch immer gerne an Volumen zulegen. Ja, nicht nur das, ne? Ich meine, es hat sich ja alles verändert, es ist ja alles riesig geworden an Datenmengen. Früher hatten Spiele, wie wir in der letzten Folge hatten, die kleinen Klassiker oder was auch jemand da früher gespielt hat, sowas wie Monkey Island oder so, hatte 12 Disketten, das war schon riesig. Ja. Und wenn man sich heute bei Steam irgendwie ein Spiel runterlädt, ist man schnell mal gern bei 30 Gigabyte. Worauf ich hinaus wollte, das Größte, was wir ja kennen an optischen Datenträgern, ist die Blu-ray-Disc. Die Blu-ray-Disc, da passen so etwas über 50 Gigabyte drauf, grob. Die funktioniert im Grunde immer noch nach dem gleichen Prinzip wie CDs aus den 80ern. Das Einzige, was anders ist, was im Namen schon mitschwingt, ist dieses Blu-ray, also blauer Strahl, blaues Licht. Und zwar wird da ein blauer Laser benutzt, um halt auf die CD zu schreiben. Und ein blauer Laser hat eine kürzere Wellenlänge als ein roter Laser. Ja. Und zwar ist er so im Bereich von irgendwas zwischen 400 bis 500 Nanometer. Also da, wo halt das sichtbare Spektrum gerade anfängt von der Wellenlänge her. Mit den kürzesten Wellenlängen sind wir beim blauen Laser. Es war lange schwer, solche Laser zu bauen, deshalb gibt's das auch erst, also langzeitstabil zu bauen, deshalb gibt's die Blu-ray-Disc auch noch nicht so lange. Das Problem ist nur, wenn man dem Ganzen glauben darf, ist da irgendwie langsam das Ende der Fahnenstange erreicht, weil kürzer als blau wird problematisch, da kommen wir irgendwann in den Ultraviolett-Bereich. Das sieht man halt auch nicht mehr und da wird's halt eng. Wenn wir jetzt mal gucken, wenn man Strukturen schreiben möchte, auf also sehr kleine Strukturen, dann haben die ungefähr die Hälfte der Wellenlänge des Lasers, die man hat, kann man in Strukturen noch erkennen, also beziehungsweise schreiben oder lesen. Das heißt, mit einem blauen Laser, der so bei 500 Nanometer Wellenlänge ungefähr liegt, kann man Strukturen schreiben, die so in der Größenordnung von 230 Nanometern grob liegen. Da ist Ende. Also kleiner geht nicht. Das heißt, wir kriegen auch nicht mehr auf so eine Blu-ray-Disc drauf. Ich meine, die DVD hatte ja schon im Gegensatz zur CD zum Beispiel den Vorteil, dass sie nicht nur in einer Schicht geschrieben hat, sondern in zweien, also diese Dual-Layer-Dinger. Das gleiche macht man bei einer Blu-ray-Disc auch. Wobei, nee, bin ich mir gar nicht sicher. Oder wäre halt das, womit man da noch mehr Speicherplatz reinbekommt. Aber da ist halt auch irgendwann Ende. 50 Gigabyte, wissen wir, für einen hochauflösenden Film reicht das gerade eben, aber Herr der Ringe Extended wird eng. Das, ne? Und die Trilogie ist nicht. Da müssen wir wieder wechseln. Genau, wobei man ja sagen muss, Speicher, wir kommen ja langsam eh, ich glaube, optische Speichermedien sterben aus. Bei dem, was heute so an Flash-Speichern rumliegt, das wird irgendwann Ende sein. Wobei, ich möchte ja mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gab auch Leute, die gesagt haben, dieses Internet wird sich nie durchsetzen. Wobei, also da könnte man natürlich wirklich drüber diskutieren, ob überhaupt noch lokale Speicher, also Speichermedien irgendwelche Berechtigungen haben oder ob alles irgendwo in der Wolke und unterwegs gespeichert wird. Wobei es für Sammler ja wirklich noch wichtig ist, das Ding im Regal stehen zu haben. Wobei ich mir als Sammler auch verarscht vorkommen würde in den letzten Jahren, erst alle CDs gegen DVDs zu tauschen, dann alle DVDs gegen Blu-rays und dann demnächst alle Blu-rays gegen das, was danach kommt. Ich meine, okay, dann bietest du dem Sammler eben an, du zahlst irgendeine gewisse Summe X und dafür wirst du diesen Film immer in dem aktuellen Format, was gerade marktführend ist, zur Verfügung haben. Du kaufst also Nutzungsrechte, nicht mehr ein Gegenstand. Eben nicht die CD oder die Blu-ray, sondern du kaufst das Recht für eine gewisse Zeit oder rein wegen für dein Leben. Da sind wir wieder bei dem Punkt, der vielen Leuten sauer aufstößt, mir dann unter anderem auch. Das hatten sie letztens, war ja irgend so eine juristische Spitzfindigkeit. Du kaufst nicht mehr das Produkt, sondern nur noch ein Nutzungsrecht. Auf eine gewisse Zeit, du mietest das Ding quasi. Und das wird mir nicht gefallen. Ich möchte es als Eigentum erwerben. Wobei selbst mit als Eigentum erwerben irgendwas, was ich jetzt in CDs habe oder so, wo ein Kopierschutz drauf ist, ist ja auch nicht wirklich mein Eigentum, weil ich damit nicht machen darf, was ich will. Aber in diese ganze Copyright-Geschichte will mir jetzt auch nicht weiter. Also ich sehe bei mir zum Beispiel, sehe ich einen gewissen Paradigmenwechsel, wenn du so willst, bei der Musik, die ich höre, ist es immer noch so, die möchte ich besitzen. Also ich möchte da nicht, dass irgendwann, also ich besitze sie nur digital, ja, aber ich möchte nicht, dass mir die irgendeiner wegnehmen kann, ja, dass mein Nutzungsrecht abläuft. Ich stelle aber beispielsweise fest bei etwas, was mir nicht ganz so sehr am Herzen liegt, wie Fernsehen. Ja, so Serien. Serien, Filme, die muss ich nicht mehr besitzen. Also so ein Service wie Netflix oder in Deutschland gibt es ja leider Netflix nicht, aber ja, was Watchever auch, beispielsweise. Ja, wobei Watchever finde ich tatsächlich nicht schlecht, weil alles, was ich da gucke, muss ich nicht zwingend besitzen. Und es ist mir völlig egal, wenn ich irgendwann die 8 Euro nicht mehr zahle oder was kostet, dass ich dann keinen Zugriff mehr auf diese Serien oder Filme habe. Mir geht es ähnlich bei, ich meine, Musik ist mir auch wichtig, aber mir reicht das auch, Nutzungsrechte zu haben. Ich benutze Spotify zum Beispiel. Wobei es auch noch tolle andere Streamingdienste gibt, neben Spotify. das kann ich verstehen. Also so ein Nutzungsrecht, irgendwie, man zahlt monatlich seine so und so viel Euro dafür, finde ich okay, wenn das Angebot stimmt. Um einmal kurz auf Netflix und whatever einzugehen, ich finde das Angebot ist nicht mal annähernd vergleichbar. Natürlich nicht. Ne? Und ich finde es zutiefst tragisch, dass es sowas hier nicht gibt. Aber also, du weißt, wer da wieder hintersteckt. Die, ne? Liebe GEMA wahrscheinlich. Diese ganzen Nutzungsrechts. Wenn wir uns die GEMA mal sparen könnten, ne? Und diese ja gut, lass mal. Also wenn wir uns die GEMA sparen würden und würden sagen, okay, wir zahlen die gleiche Summe, haben dafür aber so ein Multimedia-Zugriffsrecht. Also du zahlst immer noch die gleiche Summe, aber dafür darfst du auf alles Mögliche zugreifen. Ja. Das wäre ja irgendwie dann schon relativ attraktiv. Dann zahlst du halt bis an dein Lebensende die 50 Euro, die du eh jetzt schon immer zahlst. Ja, richtig. Und greifst, also ich glaube, die Tendenz geht zu so einem Verwertungsrecht. Das Problem an der Geschichte ist, dass die Leute, die momentan mit der GEMA Geld scheffeln ohne Ende, dabei verlieren. Und das halt diejenigen sind, die da das Sagen dann momentan haben. Die GEMA an sich funktioniert ja nicht so, wie viele sich das vorstellen. Jeder zahlt halt mit dem Kauf einer CD rein und dann wird das Geld nach Anzahl der CD-Verkäufe verteilt oder irgendwie nach Chartplatzierung oder sonst was, sondern es gibt diese ständigen Mitglieder, die irgendwie prinzipiell immer Geld bekommen und so ein Mist. Aber das ist, wie gesagt, da gibt's genug andere Podcasts zu vom Chaos Radio und so, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da wollte ich gar nicht näher drauf eingehen. Unser amerikanischer Gast, als der hier war, das erste, was er mir sagte, als er hier seinen Laptop aufgebaut hat, war: Reinhard, Netflix isn't working here. Tu was. Ja, genau. Ja, also das ist schon schwer zu vergleichen, was es da ein Angebot gibt und was wir hier in Deutschland dank unserer Gesetzeslage nicht nutzen können. Der fährt wahrscheinlich nach Hause und sagt, die Deutschen haben eine ganz strenge Zensur. Ja, ja, ja, genau. Netflix gibt's da nicht. Das Groove Shark auch nicht. Ist alles alles gesperrt. So wie ich aus China kam und auch feststellen musste, dass verschiedene Seiten gesperrt sind, ja. Denkt er jetzt auch. Die Deutschen stehen immer noch völlig unterm Pantöffelchen. Ja. Wir sind etwas vom Thema abgekommen, richtig. Oder? Ist aber auch ein Thema, das einen in der Freizeit stark beschäftigt. Naja, auf jeden Fall, wenn man zurück zu den Blu-rays, wenn man jetzt mit kleineren Strukturen schreiben möchte, hat man einmal, also gibt's verschiedene Möglichkeiten, die aber alle nicht sehr praktikabel sind. Man könnte zum Beispiel das machen, was in der, was wir hier in der Uni machen, um kleine Strukturen zu erschaffen, Lithografie, also lithografisch Strukturen zu erschaffen, wäre mit einer FIPS, also mit einem Focused Ionbeam irgendwo drauf rumzubraten. Oder wenn man es nicht ganz so komplizieren möchte, man kann einfach mit einem Elektronenstrahl versuchen, Sachen zu strukturieren. Problem ist, ist nicht so praktikabel, man braucht Vakuum, ich möchte keine Pumpe in meinem Wohnzimmer stehen haben, die durchgehend irgendwie irgendwas vom, also mein Abspielgerät abpumpt. Also wenn man zu kleineren Strukturen gehen möchte, hat man die Wahl, man nimmt Elektronen, weil die eine kleinere Wellenlänge haben und strukturiert damit, ist aber nicht praktikabel. Jetzt gibt's Forscher, das ist, worauf ich überhaupt die ganze Zeit hinaus wollte, viel zu viel drumherum gelabert, auch aus Melbourne, von der Swinburne University, und zwar gewisser Herr mit einem, finde ich, sehr schönen Namen, Zong Song Gan. Zong Song ist der Nachname. Schreibt sich genauso, wie man spricht. Ja, glaubst du denn, der gute Herr Dr. Zong Song würde sich nicht über deinen Nachnamen... Ja, natürlich würde er sich totlachen. Der sitzt wahrscheinlich gerade in Melbourne, nimmt einen Podcast auf und lacht sich über Reinhard Remford kaputt. Ja, tatsächlich fand das unser japanischer Gast sehr lustig, weil da so viele R-Laute drin vorkommen. Ich habe auch mal versucht... Der dachte, du trollst ihn wahrscheinlich. Ja, tatsächlich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich mal versucht, was beim Chinesen zu bestellen, was sich als unmöglich herausgestellt hat, als Reinhard Remford in der Schmitzstraße. Ging nicht. Ging einfach nicht. Vor allem, ich konnte nicht lachen. Also, ich konnte nicht bestellen, ohne mich tot zu lachen dabei. Egal. Zurück zum Thema. Du schaffst es heute nicht. Nee, das ist irgendwie, ich bin schlecht vorbereitet, habe ich das Gefühl. Die Ernsthaftigkeit. Okay, der Herr Zong Song Gan war der Autor dieses Artikels. Und ich habe, bevor ich das Paper an sich gelesen habe, kurz eine Zusammenfassung auf fuss.org gelesen. Da wurde die ganze Zeit nur ein Herr Richard Evans erwähnt, der Chef der Arbeitsgruppe ist und der natürlich interviewt wurde. Wie viel der zu diesem Paper beigetragen hat, weiß ich nicht. Erstautor ist auf jeden Fall der Herr Zong Song Gan. Der Typ kommt nicht zum Punkt. Wir wollen Wissenschaft hier hören. Ja, entschuldige, tut mir leid. auf jeden Fall, die haben eine Idee verfolgt, die es schon länger gibt. Und zwar zwei, anstatt eines Lasers zu nehmen, mit dem wir auf ein Material schreiben, nehmen die zwei Laser. Ja. Und jetzt kommt das Erstaunliche, was dir wahrscheinlich bewusst ist, aber den meisten Leuten nicht zwingend. Licht plus Licht ist nicht immer Licht, sondern manchmal auch dunkel. Und Licht ist ja eine Welle, eine elektromagnetische Welle, und die nehmen zwei Laser, einen roten und einen, ich glaube es war violetten noch dazu, und überlagern die so, dass sich in dem Punkt, wo geschrieben wird, dieser rote Laser, der Writing Laser, mit dem umgebenden violetten Laser donutförmig, es steht übrigens so in dem Paper, donutförmig, so überlagert, dass der Laser in dieser Donutform halt destruktiv interferiert, also ausgelöscht wird und nur ein Spot in der Mitte überbleibt, der 9 Nanometer groß ist. Das heißt, die schaffen es mit diesem Laser, der eigentlich eine Wellenlänge von ein paar hundert Nanometern hat, den mit einem anderen so zu überlagern, dass am Schluss ein Spot rauskommt, der nur noch 9 Nanometer groß ist. Das war jetzt nicht deren Errungenschaft, sondern das, zumindest so wie ich es aus dem Paper herausgelesen habe, nicht deren Errungenschaft. Die haben das Ganze auf- und nachgebaut noch. Die haben aber dann ein Material entwickelt, in dem man mit diesem 9 Nanometer großen Punkt schreiben kann. Und zwar auch dreidimensional, in mehreren Layern. Und in welchem... Die Art und Weise, wie man mit Laserlicht deutlich unter der üblichen Strukturgröße schreiben kann, das war mir durchaus bewusst, denn das wird hier an unserem Institut auch gemacht. Genau so. Beziehungsweise ähnlich, sagen wir mal, von den Lasergruppen. Das Verfahren war mir bekannt. Und mir war klar, dass man dadurch Strukturgrößen erreichen kann, die kleiner sind. Aber jetzt bin ich gespannt, welches Material sie entwickelt haben, um da reinzuschreiben. Es sind Chemiker. Ja, unsere hier übrigens auch. Ja, jetzt überlege ich gerade, wo ich die... vergessen aufzuschreiben. Die haben ein Material entwickelt, einen Kunststoff, der es möglich macht, wie gesagt, mit diesen Lasern da drin zu schreiben, weil eigentlich, wenn man in so kleinen Strukturen schreibt, hat man die Probleme, man kommt ja schon in die Abmessungen von Molekülen und Atomen, so in die Ecke, wenn man in der Größenordnung schreibt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Polymer hat, nicht nur einen Punkt damit beschreibt, sondern quasi so eine Art Kettenreaktion, also Kettenreaktion ist das falsche Wort, aber da kann man sich am ehesten was drunter vorstellen, auslöst und ganze Molekülgruppen halt verändert. Und die Kunst liegt es also darin, ein Material zu schaffen, in dem das nicht passiert, in dem nur dieses, also diese dünne, also diese kleine Struktur geändert wird. Und auch noch ganz wichtig, ein Material, das genau für diese Wellenlängen, die dieser Laser benutzt, Energie, also das Licht absorbiert. Problematisch wird es nämlich, wenn du einfach durchleuchtest, also wenn da nichts absorbiert wird. Und es gab noch 3-4 andere Rahmenbedingungen halt an das Material. Es muss hohe Festigkeit haben, weil wenn du kleine Strukturen da reinätzt, eng nebeneinander, verzerrst du das Material und es sollte dabei natürlich nicht kaputt gehen. Und noch zwei, drei andere Rahmenbedingungen, die ich jetzt leider nicht mehr auf die Kette bekomme, aber ein relativ eng gestecktes Feld an Parametern, die erfüllt werden müssen. Und die haben das mit verschiedenen Polymeren geschafft, halt solche ein Material aus verschiedenen Polymeren herzustellen, mit dem es möglich ist, sogar dreidimensional, also auch in verschiedenen Layern, mit so einem Laser Informationen reinzuschreiben. Und die schaffen es damit. Aus dem Paper war leider nicht ersichtlich, ob die es wirklich experimentell schon geprüft haben oder ob es noch eine theoretische Überlegung mit deren Materialien war, auf eine CD, also auf die Größe und das Volumen einer CD, Daten in einem Umfang von 1000 Terabyte. Oh. Zu schreiben. Also ein, was ist das, Peter nach Terra? Ich glaube, ne? Ein Petabyte auf eine DVD. Das Interessante an der Geschichte ist, dass es schon eine komplett neu entwickelte Technik ist, die der alten aber sehr ähnlich ist. Das heißt, für die Industrie prinzipiell interessant, weil man Maschinen nur umrüsten muss und nicht komplett neue braucht. Andererseits sagen die in ihrem Paper aber auch das, was wir gerade gesagt haben, die große Ära der optischen Datenspeicher ist wahrscheinlich vorbei. Mhm. Wofür das aber noch interessant ist, ist, wenn man so kleine Strukturen in Polymere schreiben kann, damit Masken zu erstellen für Lithografie und Ähnliches. Also hier an der Universität wird eben werden auch Materialien hergestellt, die man dann mit diesen Lasern benutzen kann oder ja, versintern kann quasi oder zusammenschmelzen, wenn man so will, ja, mit diesen Lasern oder Strukturen ändern kann. Also man hat ein Pulver und ändert dann die Strukturen mit diesen Lasern. Das Geheimnis da oder der Arbeitsansatz sind eben Nanopartikel. Da kannst du eben die optischen Eigenschaften dieser Nanopartikel und damit eben genau diese Frage, wie gut koppelt die Energie des Lasers ins Material ein, kannst du sehr sensibel steuern über die Strukturgröße oder über die chemische Zusammensetzung der Teilchen. Und wie du weißt, der Schmelzpunkt von kleinen Teilchen ist auch etwas anders, als wenn du das gleiche Material als großen Block hast. Yeah. Da kannst du also auch darüber steuern, wie die Teilchen quasi zusammenbacken. Ich meine, das Phänomen hat jeder schon mal erlebt, wenn er Butter in die Pfanne schmeißt, in kleinen Stückchen schmilzt das schneller als... Sehr gut, ja. Oder Crushed Eis, schneller als ein Block. Genau, also ja. Genau, ein ähnlicher Ansatz wird eben hier verfolgt, Materialien zu... versintern. Zu verarbeiten. Und da ist halt auch die Frage, wofür beispielsweise eben um halbleitende Leiterbahnen für sehr kleine Strukturen, für kleinere Strukturen, als wir sie im Moment haben, technologisch zur Verfügung haben, herzustellen. Da ich unsere Arbeitsgruppenkollegen hier nicht so gut kenne, war es für mich schon wirklich eine Erkenntnis, dass man mit kleineren Strukturen als halt der Lichtwellenlänge, also der halben Lichtwellenlänge, was schreiben kann. Ist schon ja, find ich Hammer. Find ich, ja. Also das Spannende daran finde ich irgendwie, das sind ja so Sachen, die haben wir im Studium gelernt. Ne? Mhm. Du sitzt in der Vorlesung und kriegst genau das gesagt. Ne? Die kleinste Struktur, die du schreiben kannst, mit der Wellenlänge ist halbe Wellenlänge. Genau. Lernst du und stellst das überhaupt nicht in Frage. Ne? Genau, weil es ist halt so. Ne? Ist so, ja, hier, das ist das Kleinste, was möglich ist. Dann wird dir wird auch erklärt, warum das Kleinste ist, was möglich ist, weil halt bla bla. Ne? Und dann denkst du, ja, einleuchten, stimmt, hat recht, nachgerechnet, jo, stimmt. Auf die Idee zu kommen, dass man zwei Sachen überlagert, die sich dann auslöschen und da Rest überbleibt, der dann kleiner ist. Das ist simpel prinzipiell, aber da kommt man nicht drauf. Ne? Nee. Da denkt man auch nicht dran. Da kommen nur die ganz Guten drauf. Ja, also nicht wir. Okay, was hast du gesagt? Ein Petabyte, ein Speicherplatten. Darf ich den Satz sagen? Ja. Das kriegt man ja nie voll. Sehr schönes Thema, ja. Herzlichen Dank für immer wieder gerne für dieses interessante Thema. Wir bleiben im Grunde genommen bei Lasern und Laserlicht. Ich habe nämlich ein kleines Experiment mitgebracht, wie es ja schon langsam zur Tradition wird, wie ich finde. Ja. Habe ich einen Laser mitgebracht? Dieser Jetzt Laser. Jetzt nimmt der Zuhörer doch nicht die Illusion. Na komm, okay. Laser, denkst du jetzt, die Zuhörer denken an so riesige, böse, gefährliche Laserkanonen. Ich muss dir sagen, es sieht harmlos aus, aber ich glaube, es ist eine böse, gefährliche Photonenkanone. Was der liebe Herr Dr. Nick da in der Hand hat, ist ein grauer Laserpointer, der einem ehemaligen, der ursprünglich nicht ihm gehört, glaube ich. Doch, der wurde mir geschenkt. Er wurde dir geschenkt, okay, dann wurde er dir geschenkt von einem ehemaligen russischen Doktoranden, der ihn aus seiner Heimat mitgebracht hat. Ich meine, jeder, der hier mal einen Laserpointer in der Hand hatte, weiß, da sind diese netten kleinen gelben Aufkleber drauf, irgendwie Class to be dangerous und so weiter. Wo der gute Herr Olexi herkam, hielt man das für überflüssig. Ja, ist halt ein Laser, ne? Aber um das jetzt zu sagen, ist im Grunde genommen, ja, der ist jetzt schon relativ kräftig, sagen wir mal, aber man reicht noch nicht zum Papier anzünden. Nein. Es geht auch mit jedem noch so schwachen, also dieses Experiment, was ich dir jetzt zeige, geht auch mit jedem noch so schwachen Laserpointer, den du irgendwo finden könntest. Also mit jedem Presenter. Genau. Man muss dazu ja sagen, bei Lasern habe ich letztens ein schönes Bild gesehen, das finde ich leider bestimmt nicht mehr. Das war mal in der wissenschaftlichen Community ein Riesenhit, ich meine, das geht ja noch auf Einstein zurück, der das Ganze postuliert hat, wie sowas funktioniert, dass man Laser machen konnte, ne? Und was ist heute im normalen Alltagsleben, jetzt nicht an der Uni und in der Wissenschaft, was ist im Alltagsleben die häufigste Verwendung für Laserpointer? Für Laserpointer? Ja. Mit Katzenspiel. Richtig. Ja. Wir sind auch nur Katzenbesitzer. Ja. Also jeden Katzenbesitzer, den ich kenne, hat einen Laserpointer, um damit mit seiner Katze zu spielen. Ich glaube, ohne vom Sofa aufstehen zu müssen. Genau. Und ich glaube, die Häufigkeit dieser Verwendung für Laserpointer ist mit Abstand die höchste. Ja, aber die Katzen gehen da auch steil drauf. Ja, aber hallo, ne? Ja. Luke, mein Kater, geht wirklich so locker 1,5 Meter die Wand hoch, wenn der Jagdinstinkt geweckt ist. Also, mir fällt gerade noch, aber das ist ja schon echt übel. Weißt du, dass Eishockey-Spiele in einer Zeit relativ viel gestört wurden von Laserpointern, weil Leute angefangen haben, den gegnerischen Torleuten zu blenden. Ja. Das ist ja schon gemeingefährlich. Ja, ne? Also damit kannst du halt Leute blind machen. Ja. Weißt du, was die Lösung war unter anderem? Nö. Oder ein möglicher Lösungsansatz? Ein Filter. Sehr in gut, dem, ja. Ernsthaft? Die haben die haben einen Filter in den Helm eingebaut. Also die Torleute haben ja so ein Plexiglas davor. Ja. Oder nicht alle tatsächlich, aber manche von denen haben Plexiglas davor. Und da haben die halt, also gerade als das aufkam, gab es halt nur, diese Laser haben ja eine gewisse Anzahl von Wellenlängen. Also du findest ja nicht jede, also zumindest haushaltsüblich. Deshalb nicht. Waren die meisten am Anfang ja auch rot. Genau. Mittlerweile kriegt man auch blaue, UV, blau und so weiter. Und da kannst du halt relativ gezielt diese Information raus oder diese Frequenz rausfiltern. Aber ist natürlich schon echt übel. Ja, natürlich, Leute, das ist wirklich übel. Anfangen damit. Aber gut, also okay. Von Katzenspielzeug über Eishockeyspiele zu unserem Experiment der Woche. An alle Katzenbesitzer offensichtlich, weil ihr habt zumindest einen Laserpointer zu Hause, mit dem ihr das machen könnt. Guck mal, Rainer, nimm mal hier dieses Wunderwerk der Technik und leuchte damit mal bitte hier auf den Tisch und beschreibe mir mal den Laserspot. Also es ist ein ganz normaler Laser und du beschreibst mir mal diesen Laserspot, den du siehst, der auf dem Tisch ist. Okay, dieser Laserspot hier ist nicht ganz rund, sondern eher so strichförmig so ein bisschen. Aber das tut nichts zur Sache. Er ist rot. Qualität, ja. Ja, genau, er ist rot und er ist krüsselig. Aber ich frage mich gerade, ob dieses Krüsselige vom Tisch kommt oder von, warte, ich leuchte mal auf was anderes. Weißes Blatt Papier. Nein, er ist immer noch krüsselig. Das kommt nicht vom Tisch. Also mit krüsselig meine ich, der sieht so gesprenkelt aus, ne? Mitte irgendwie. Sehr schön. Ja, das kannst du tatsächlich sehen, wenn auch die Zuhörer, wenn die sich einen Laserpunkt angucken, dann werden sie immer diese Krissel, die du Krissel nennst, beobachten. Die heißen in der Fachsprache Speckel. Speckel. Speckel. und das hast du jetzt gerade sehr schön die abgeleitet, die kommen eben nicht, wie man am Anfang annehmen würde, vielleicht von Unebenheiten auf dem Tisch. Die 7 Jahre Studium haben sich gelohnt. Experimentalphysiker. Weißt du? Ja, weißt du, Theorie aufstellen, überprüfen und die kommen eben nicht, oder wie wir gleich feststellen werden, nicht unmittelbar vom Tisch, sondern diese Speckel, also was man da sieht, ich beschreibe das nochmal, sind eben also Grisslicht driftet schon sehr schön. Du siehst hellere Flecke, weniger helle Flecke, also dunklere. Und insgesamt gibt das halt so einen körnigen Eindruck. Was ist das? Was du da siehst, sind, also das, was erstmal aus dem Laser rauskommt, ist Licht, was absolut im Gleichschritt ist quasi. Das, ne, sollte man vielleicht einmal kurz erwähnen. Für uns ist das so selbstverständlich. Ein Laser, was das Besondere am Laser ist, wenn man sich so eine Glühbirne zum Beispiel anguckt, so einen thermischen Strahler, der ist weiß. Und weiß bedeutet, wenn man da mal ein Prisma vorhält, sieht man, macht man in der Schule gerne den Versuch, dass da alle Regenbogenfarben im Großen und Ganzen, nein, alles falsch, aber bei Sonnenlicht stimmt das im Großen und Ganzen. Man hat ein kontinuierliches Spektrum, man hat halt jede Farbe da drin. Also weißes Licht in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, sondern weißes Licht ist eine Überlagerung von allen möglichen anderen Lichtfarben. Also wenn ich mir Sonnenlicht nehme, das mir durch so ein Prisma angucke, hat man das hier wie bei, was war Pink Floyd? Oder so. Hier Plattencover. War es Pink Floyd? Ja. Ja, das ist eher deine Zeit. Aber yeah, ich wusste was. Dann sieht man, weißes Licht besteht aus allen Farben des Regenbogens. Regenbogen ist übrigens das gleiche Phänomen. Da wird nämlich auch das Licht gestreut an den Wasserpartikeln in der Luft und so weiter. Und man, je nachdem, welche Wellenlänge es hat, also welche Farbe, wird es anders gestreut. Und wir sehen halt die Aufspaltung in alle Farben. Wenn man das Ganze mit dem Laser macht, wenn man sich so einen Laser nimmt und den mal auf so ein Prisma richtet, dann sieht man, da passiert gar nichts. Der wird einfach nur rot weiter. Das liegt daran, dass so ein Laser aus einer Wellenlänge besteht. Laser steht nämlich für, das habe ich meinen Bruder letztens noch gefragt, der weiß, wofür Laser steht, Dr. Nick. Ja, ich... Laser stand, wie wir alle wissen, für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Das beschreibt unter anderem, also das beschreibt, wie so ein Laser, also wie Laserlicht entsteht, und zwar ist das angeregte Emission. Durch Licht angeregte Emission weiteres Licht der gleichen Wellenlänge zu imitieren. Kann man super bei dem allwissenden Wikipedia nachschlagen. Wenn jetzt jemand sagt, nee, er möchte es genauer wissen, kann ich nur sagen, muss er nicht, hat für meinen Praktikumsgrundversuch zum Laser auch gereicht, was da stand. Nee, da ist es wirklich in der Wikipedia sehr schön und anschaulich erklärt, was ein Laser genau ist. Aber so für den Hausgebrauch merken wir uns einfach, ein Laser emittiert Licht genau einer Wellenlänge. Ja, und diese Wellen, die da aus dem Laser rauskommen, die sind auch noch im Gleichschritt quasi. Genau, das kommt noch mit dazu. Das ist sehr, es passt ja auch wieder rot, sehr kommunistische Gleichschritt. Genau. Im Gleichschritt kommen sie da raus. Wobei ich kurz einwerfen möchte, ich habe heute Morgen die Tagesschau geguckt und wie wir seit heute wissen, ist Russland der neue Verfechter der Freiheit. Die haben dem Snowden nämlich Asyl angeboten. Aber nur unter der Bedingung, dass er keine weiteren... Dass er die amerikanischen Freunde nicht weiter mit seinen bösen Enthüllungen... Mach mal weiter. So, entschuldige. Ah. Ja, entschuldige. So, zurück zum Experiment. Wir schweifen heute zu viel ab. Nein, du schweifst. Ja, wir schweifen heute zu viel ab. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich mich. Sehr schön. Also, ich versuche nochmal anzusetzen. Ja, aus diesem Laser kommt Licht raus, welches im Gleichschritt daraus marschiert kommt. Nun auf eine Oberfläche trifft, reflektiert wird und zurück in dein Auge fällt. Mhm. Das Licht, was jetzt allerdings dein Auge erreicht, kommt zum einen, du hast ja gesehen, dieser Laserspot ist etwas ausgedehnt. Ja. Das heißt, der hat schon mal unterschiedliche Wege. Ja. Der Spot, wenn er so eine gewisse Ausdehnung hat, dann kommt ein bisschen Licht von weiter außen, ein bisschen Licht von direkt in der Mitte. Und dadurch gibt es natürlich Gangunterschiede. Also der eine Lichtstrahl hat es etwas weiter zu deinem Ohr, zu deinem Ohr, zu deinem Auge. Dadurch, also aber nicht nur dadurch, sondern auch nebenbei durch Unebenheit natürlich. Also ja, die Tischplatte hat natürlich auch eine gewisse Rauigkeit und deswegen wirst du auch da Laufunterschiede. Auch Fasern und genau, so. Ja. Das ist auch ein Grund, also wenn man sich so einen Laserstrahl anguckt, der irgendwo drauf trifft, der ist ja auch nicht ganz hart begrenzt, der hat ja auch so einen krisseligen Rand und so weiter. Und diese Laufunterschiede der einzelnen Lichtstrahlen jetzt, die führen dazu, dass wir ein Phänomen beobachten, was wir Interferenz nennen, also die Lichtstrahlen überlagern, kommen bei dir auf deiner in deinem Auge an und ja, jetzt können mehrere Sachen passieren. Entweder beispielsweise trifft ein Wellenberg auf ein Wellenberg von diesem Lichtstrahl, dann wird's verstärkt. Mhm. Wir sehen Licht und zwar sehr deutlich. Oder ein Wellental trifft auf einen Wellenberg, dann wird genau diese beiden Lichtstrahlen eliminieren sich quasi und du siehst nichts, dann ist es dunkel. Genau das siehst du in diesen Speckles. Die Speckles sind eben kein Abbild der Oberfläche, sondern mehr so eine Information, was zwischen der Oberfläche und deinem Auge passiert. Nämlich genau die Interferenz dieser Lichtstrahlen. Es gibt jetzt also Stellen, die du siehst auf deinem Auge, wo kein Licht auftritt. Das ist aber, wie gesagt, keine Struktur der Oberfläche, sondern eher die Struktur der Abbildung in deinem Auge. Also Oberfläche oder Stellen, wo du kein Licht siehst auf deiner Iris und Stellen, wo du Licht siehst. Ah, und dieses, also wenn ich mir das angucke, die sind ja, also ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, da in der Mitte von dem Laserspot ist ein dunkler Fleck, links daneben ist heller und so weiter, sondern das krisselt, wie ich ja so gesagt habe. Lass mich mal raten, das kommt daher, weil ich den Laser natürlich mit meiner Hand nicht durchgehend stillhalte und die Entfernung zu meinem Auge natürlich auch durchgehend variiert und dadurch ändern sich natürlich die Lichtstrahlen, die konstruktiv oder destruktiv interferieren, ändern sich natürlich durchgehend die ganze Zeit blitzschnell und dadurch sehe ich dieses Gesprenkel. So flimmerig, wenn man so will. Das aber ist noch nicht das Experiment. Das ist ja schon ganz interessant. Damit kann man natürlich in der Kneipe schon. Das war bis jetzt so Klugscheißerphysik. Ne? Das ist wenn man bei Starbucks in der Schlange steht. Ne? Ich fand eigentlich die Idee ganz gut bei unserer letzten Sendung, wo wir gesagt haben, wir zeigen mal so Experimente, womit man auch klugscheißen kann. Ja. Das Klugscheißen kommt eigentlich jetzt. Man kann nämlich mit diesen Speckeln noch etwas sehr Interessantes machen. Darf ich dich bitten, deine Brille abzutun? Oh, ich habe dich ja schon mal ohne Brille gesehen. Jetzt schau dir bitte noch mal den Laserspot an. Also du machst noch mal den Laserspot. Dir ist schon klar, dass ich quasi blind bin, oder? Ganz ruhig auch ein bisschen näher rangehen. Du siehst jetzt die Speckel und jetzt bleibst du mit dem Auge, bleibst du auf dem Laserspot und bewegst mal den Kopf nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Kannst du dieses Speckle sehen und kannst du mir sagen, ob die sich nach rechts bewegen oder nach links? das meinst du nicht ernst, ja, oder? Warte mal. Also du bleibst mit den Augen auf dem Spot? Nee, das kann mein Augenlicht nicht leisten, dafür bin ich zu blind. Mein Augenlicht kann das leisten. Das kannst du gleich nochmal in Ruhe machen, du musst die Hand natürlich etwas ruhig halten, vielleicht sogar mit beiden Händen. Ja, vielleicht ist das Problem auch. Und dich ein bisschen konzentrieren, aber es ist tatsächlich sehr gut zu sehen, also da musst du dich ein bisschen drauf konzentrieren. Gib mal. Ging das mit dem anderen? Nein. Nee, der andere ist zu hell, da sieht man die Speckle nicht so gut, aber du kannst das... Nee, ich kann es erahnen. Die bewegen sich entgegen meiner Kopflaufrichtung. Ah, sehr gut, ja. Ja, doch, dann kann ich das sogar sehen. Pass mal auf, jetzt mache ich eine Abschätzung. Du bist nahsichtig. Nahsichtig? Was ist denn nahsichtig? Wie heißt das? Das heißt kurzsichtig. Kurzsichtig, ja, genau. Du bist kurzsichtig. Wahnsinn. wie sieht das? Mir fällt übrigens gerade auf, Dr. Nick ist ja auch der bei den Simpsons. Ne? Ja, dieser genau. Quicksilver, das ja. Ja, richtig. Bist du. Richtig. Extrem. Du bist kurzsichtig. Und genau das kann man nämlich mit dieser Bewegung sehen. Wenn du diese Speckles dir betrachtest, das kannst du übrigens auch mal, gib mir noch mal den, du kannst auch von weiter, guck noch mal von weiter ohne Brille, kannst du diesen Laserspot sehen und machst noch mal die gleiche Bewegung. Ich habe gerade gesehen, das sieht man von weitem fast noch besser. Heißt das, dieses Experiment funktioniert nur, wenn ich eine Sehschwäche habe, oder? Nee, pass auf, jetzt kommt das Interessante. Also, was ist der Grund, wenn man, also mal ganz leicht gesagt, die Lichtstrahlen, die dein Auge treffen, also die Linse treffen, die beschreiben hinter der Linse, also Augenlinse quasi ein X. Also die kommen parallel in dein Auge rein, werden dann abgelenkt und würden dann so quasi ein X bilden, also überkreuzen sich. Von Weitem sieht man das wirklich sehr krass. Ja. Da, wo die Mitte des Xs ist, da sollte im Idealfall deine Iris sein, also das Organ, was dafür verantwortlich ist, dass du Dinge oder nee, die Iris nicht, die Retina, die Netzhaut. Die Retina natürlich. Also genau. Im Brennpunkt. Genau, im Brennpunkt sollte sie sein. Dann siehst du scharf. Wenn dein bei Nahsichtigen, bei, wie heißt das, kurzsichtig? Kurzsichtig? Bei Kurzsichtigen, was ich ja auch bin, liegt deine Retina etwas hinter diesem Kreuz vom X, ja. Bei Fernsichtigen etwas vor dem Kreuz. Und deswegen passiert, wenn du dieses Experiment machst mit dem Laserpointer, passiert Folgendes: Bei Kurzsichtigen bewegen sich diese Speckle eben in entgegengesetzter Richtung. Ja. Bei Fernsichtigen in die gleiche Richtung wie die Kopfbewegung. Und das sehr, sehr sensibel. Das heißt, du kannst leichte Fern- oder leichte Fehlsichtigkeiten kannst du mit einem Laser relativ sensibel ausfindig machen. Das ist auch relativ einleuchtend, ne? Weil bei Kurzsichtigen liegt die ja, wie du sagtest, vor der Retina. Genau, ne? Ja. Das heißt, wenn ich da den Kopf bewege, dann habe ich da genau die Drehachse in diesem Brennpunkt, genau, ja. Und deshalb laufen die genau entgegengesetzt. Ja. Und bei den Weitsichtigen liegt der Brennpunkt hinter der Retina. Das heißt, wenn ich den Kopf nach links und rechts bewege, ist die Drehachse quasi dieser Brennpunkt dahinter und es ändert sich halt nichts. Also die Richtung ändert sich nicht. Was passiert bei 100% Sichtigen? Gar nichts. Genau, da bleiben die Speckles da, wo sie sind. Die bewegen sich überhaupt nicht nach rechts und links. Ah, das ist cool. Und ich habe gerade mal festgestellt, wenn ich die Brille nicht auf habe, dann habe ich natürlich das gleiche. Ich bin auch kurzsichtig wie du. Dann müsste man es mit der Brille mit deiner Brille müsste sich nichts tun. Vorausgesetzt, die bei Filmen haben keine Scheiße gemacht. Ich habe gerade festgestellt, mit meiner Brille bin ich leicht fernsichtig. Weil sich die Speckle dann in die gleiche Richtung bewegen mir. Bei mir auch. Wahrscheinlich ist das schon die Altersfernsichtigkeit. Nee. Vielleicht haben die bei Filmen einfach nur Scheiße gemacht. Vielleicht, ja. Also ich habe gelesen, dieser Test ist wohl so sensibel, dass du auch bei Leuten, die wirklich 100%ige Sicht haben, das Auge verändert sich über unterschiedliche Druckverhältnisse schon mal von einem Tag zum nächsten ein bisschen. Wenn du 100%ige Sicht hast, gibt es Leute, die können an einem Tag sehen, dass sich die Speckle in die gleiche Richtung bewegen, am nächsten Tag in die andere Richtung. Und das ist extrem sensibel. Ja, das kann man sich, also mir ist das zumindest bewusst, dass das halt extrem sensibel ist. Wenn man sich mal anguckt, die Größe des Augapfels, das sind, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 3-4 Zentimeter oder so. Und da spielt sich die komplette Optik drin ab von Linse und Retina, wo halt das Bild draufgeworfen wird, das scharf abgebildet werden müsste. Und wenn das jetzt nur ein bisschen halt der Brennpunkt nur so einen Millimeter davor oder dahinter liegt, hat das natürlich eine enorme Wirkung, wenn ich mir diesen Laserpunkt so in 30 Zentimeter Entfernung angucke. Das ist halt ein riesiger Hebel, den ich da ansetze. Also kleine Bewegungen auf der Netzhaut sind riesige Bewegungen halt außerhalb von dem, was ich sehe. Also nochmal, das ist wirklich ein schöner, auch zum in der Kneipe abends nochmal schnell machen, schöner Augentest, mit dem man mal schnell seinen Freunden mal sagen kann, vielleicht gehst du ja doch besser zum Optiker, bevor du heute Abend mit dem Auto nach Hause fährst. Ja, bei übermäßigem Alkoholgenuss weiß ich aber auch nicht, ob es so gut ist, wenn da ein Laserpointer auf dem Tisch liegt. Da kann schnell mal... Könntest du recht haben. Ja, also Laserpunkt irgendwo auf eine Oberfläche projizieren, sich dieses Speckle erstmal angucken, damit erstmal ein bisschen klugscheißen und dann auf den Punkt gucken. Aber auf den projizierten Punkt, nicht den Laserpointer. Genau. Und dann den Kopf rechts und links bewegen und sich mal genau angucken, in welche Richtung die Speckle sich bewegen. Nochmal zum Mitschreiben, bei Kurzsichtigen bewegen sich diese Speckle-Muster in die entgegengesetzte Richtung wie die Kopfbewegung und bei Fernsichtigen mit der Kopfbewegung. Das war doch ein schönes kleines Experiment, fand ich nett, ja. Gleich schön. Mal heute Abend Vielen mit deiner Dank Katze ausprobieren. Ja, genau. Ich habe zum Auflockern, weil wir heute schon über aufgeschnittene Gehirne gesprochen haben, noch ein kleines Video mitgebracht zur Auflockerung. Eine Ode an das Gehirn. It's amazing to consider that I'm holding in my hands the place where someone once felt, thought and loved. For centuries, scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. What the object is all about. What here is this mass of jelly you can hold in the palm of your hand, and it can contemplate the vastness of interstellar space. Contemplate the vastness. The brain has evolved from the inside out. Its structure reflects all the stages through which it has passed. form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems. In this form of energy, all of our sensory systems. And then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. Rather gruesome, rather wrinkles like a walnut, and with the consistency of mushroom. Mushrooms, like a walnut. What we know is included in cells called neurons, and there are something like 100 trillion neural connections. This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted loom. An enchanted loom. The neurons store sounds to and snatches of music. Whole orchestras play inside our heads. 20 million volumes worth of information is inside the heads of every one of us. The brain is a very big place. It's a very small space. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems. In the form of energy. And then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. No longer at the mercy of the reptile brain, we can change ourselves. Think of the possibilities. Think of your brain as a newspaper. Think of all the information it can store. But it doesn't take up too much room, because it's full. Think of all the information it can store. We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination. Imagination. The brain can contemplate the vast brain. The brain has evolved in successive stages. It is the most mysterious part of the human body, and yet it dominates the way we live our adult lives. It is the brain. Ihr müsst entschuldigen, wir lachen gerade so, weil schaut euch das Video mal an. Es kommt ein dezenter Bart am Schluss vor. Aber schon hart, ne? Wenn selbst ich das sage. Der Mensch am Ende hat einen ziemlichen Pornoball und seine Brille hängt leicht schief. Also ja. gerade mal auf die letzten Sekunden des Videos achten. Das war sehr schön. Lustig. Aber schönes Lied auch. Danke, ja. Wo du diese Perlen immer ausgräbst. Echte Perlen, ne? wir kommen zu dem Thema, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mal wieder schlechte Wortspiele und Überleitungen. Ja, Überleitungen, die Überleitungen habe ich ja jetzt schon vergurkt, aber du wirst mir nachher recht geben, dass der Titel mal wieder allerliebst ausgewählt war. Mhm. Das Thema heißt, die Evolution ist nur ein Steinwurf entfernt. Ich freue mich schon auf die Wut, die mir gleich entgegenschlagen wird. Aber fangen wir erstmal mit dem Thema an. Was glaubst du, was war wohl so ein entscheidender Schritt in der Evolution des Menschen? Also womit... Was war eine wichtige Entwicklungsstufe, die wir genommen haben, hin zum intelligenten Leben? Was war wichtig dafür? Die Dinosaurier auszurotten, die zeitgleich die Erde bevölkert haben. Sehr schön, ja. Sicherlich, ja. Ein Hieb das, wieder. Das war sicherlich sehr wichtig, ja. Nee, ernsthaft jetzt mal. Feuer machen natürlich. Ja, das freut mich, dass du das sagst, ja. Feuer machen. Ja, Feuer, ne? Feuer. Was meinst du, wie lange wir... Habe ich übrigens hat mich in dem Zusammenhang dann auch mal interessiert. Was meinst du, wie lange wir, also oder das, ich sag's dir, die Menschen machen schon deutlich länger Feuer, als man vor kurzem noch angenommen hat. Da war man so davon ausgegangen, dass wir so ein paar 600, 500.000 Jahre, halbe Million Jahre, die das Feuer benutzen. Jetzt hat man aber Feuerstellen gefunden, die deutlich älter sind, 1 Million Jahre. Also seit 1 Million Jahre benutzt der Mensch das Feuer, um Speisen zuzubereiten oder sich zu wärmen. Ist man da auch, hat man da auch Materialien gefunden, dass man sieht, dass das Feuer gemacht wurde von den Menschen und nicht irgendwie Blitzeinschlag und aufbewahrt? Ich habe davon gelesen, dass man Feuerstellen gefunden hat. Also ich glaube, man kann dann schon irgendwie davon ausgehen, dass das, also wenn du beispielsweise eine Feuerstelle, so vermute ich jetzt, in einer Höhle findest, dann kannst du davon ausgehen, da wird vermutlich kein Blitz reingehämmert haben. Ja, okay. Dann könnte es eigentlich nur noch die Außerirdischen gewesen sein oder halt Nazis. Mensch, der Feuer gemacht hat. Genau, man könnte annehmen, dass es das Feuer ist. Jetzt habe ich ein interessantes Paper gefunden, was sagt, dass schon 1 Million Jahre vor dem Feuer etwas passiert ist in der menschlichen Entwicklung, was getriggert hat, dass der Mensch deutlich an Intelligenz zugenommen hat. Dr. Neil Roach hat im Nature Magazin vom 26. Juni einen Artikel und da zeigt er auf, dass vermutlich die Entwicklung und die Anpassung von Schultern und Armen dazu geführt haben, dass der Mensch. Was guckst du so gelangweilt? Nee, ich gucke nicht gelangweilt. Ich kann mir vorstellen, wo der Hase hinläuft mit Schultern, Armen und Steinwurf. Also der man stellt halt fest, dass vor 2 Millionen Jahren sich eine gewisse Anpassung abgespielt hat, wo eben sich die Schulter verändert hat. Die Schulter ist breiter geworden, die wurde abgesenkt. Die Arme haben sich ein bisschen, also insbesondere allerdings das Schultergelenk hat sich angepasst. Und diese vielen kleinen Anpassungen, die sind zwar in der Entwicklung des Menschen vorher auch schon mal aufgetaucht, vor 2 Millionen Jahren, dann aber zusammen, also die eben diese Schulter, die sich verbreitert hat und nach unten gerutscht ist und die Möglichkeit, das Schultergelenk so weit zu drehen, wie die Menschen es können, das ist eben vor 2 Millionen Jahren dann zum ersten Mal zusammen passiert. Und damit hatten die Menschen dann einen Vorteil. Sie konnten nämlich plötzlich besser werfen als ihre Primatenvorgänger. Lachst du schon über meinen... Ja, ein bisschen. Über deinen Titel. Die Konsequenz dessen, dass die jetzt plötzlich besser werfen können, ist oder war die, dass die Menschen jetzt erfolgreichere Jäger sein konnten. Also vorher waren sie im Wesentlichen Sammler und die konnten jetzt, als sie angefangen haben, Tiere erfolgreich zu jagen, konnten sie anfangen, Fleisch zu essen. Also sie wurden Fleischfresser in der Zeit, hatten dadurch mehr Nährstoffe zur Verfügung und in der Zeit sind die Gehirne auch gewachsen. In der Zeit... Das klingt schon wie ein kleiner Hieb gegen Vegetarier, was du hier gerade von dir gibst. Oh, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Gar nicht, mach einfach schnell weiter. Also ja, die Gehirne haben sich deswegen entwickelt, weil sie, weil die Menschen besser jagen konnten. Und und wenn du dir beispielsweise unsere Primaten Verwandten anschaust, dann wirst du auch feststellen, dass die hauptsächlich, wenn sie was werfen, Steine oder Stöcke, dann machen die so einen Unterhandwurf quasi. Mhm. Kannst du also so die Wurfbewegung unterhalb der Hand. Also wie beim Buhl spielen. Genau, ja, schön, ja, genau. Nur sehr selten diesen Oberhandschlag, also so wie wir einen Ball werfen würden normalerweise. Und wenn sie es machen, dann können sie diesen Wurf nicht weder gezielt noch besonders kräftig machen. Dr. Neil Roach hat jetzt zum einen den Wurf modelliert, den Wurf, den Menschen durchführen können. Hat dann aber auch noch was Interessantes gemacht, das gefällt mir gut. Er hat das Baseballteam seiner Universität antreten lassen quasi und hat die Leute werfen lassen und hat gewisse Bewegungen unterbunden quasi. Also der hat die Wurfbewegung also mit limitiert, Bändern, oder? Genau, mit Stützen. Und hat quasi mit diesen Hilfsmitteln die Evolution quasi Schritt für Schritt zurückgenommen, wenn du so willst. Und hat sich dann halt angeschaut, wie die Wurfleistung immer schlechter wurde oder welche Einschränkungen im Bewegungsapparat dazu führen, dass deine Wurfbewegung schlechter und ungenauer wird. Und er konnte eben genau herausfinden, dass insbesondere ein wesentlicher Grund dafür verantwortlich ist, dass wir gezielt, aber vor allem feste werfen können. Und das ist, und das unterscheidet uns von unseren direkten Verwandten bei den Primaten, ist, dass wir den Arm extrem weit ausholen können. Also wir können den sehr weit zurücknehmen. Also ich jetzt nicht so. Aber wenn du so einen Baseballwurf ansiehst, dann wirst du, vor allem sehen. Oder Cricket. Wobei Cricket, die werfen auch von unten, ne? Weiß ich nicht. Wir haben es 10 Stunden am Flughafen geguckt, ich weiß es nicht mehr. Jetzt kann sein, ja, jetzt komme ich in die Bredouille, ja. Jetzt kommst du in die Bredouille, weil du behauptest nämlich jetzt, Cricket-Werfer sind eher so die evolutionäre Wurfbewegung vor dem zivilisierten Oberhandwurf. Dazu möchte ich mich nicht näher äußern. Also, lassen wir das mal dahingestellt. Aber also die Wurfleistung der Baseballspieler, wenn du dir so einen Baseballwurf anschaust, kommt daher, dass der Arm extrem weit hinter den Körper zurückgenommen werden kann, weil die Bewegungsfreiheit gegeben ist hier oben im Schultergelenk. Und was dann passiert, wenn du den Arm so weit zurücknimmst, ist, dass du Bewegungsenergie oder also hier diese Sehnen und Bänder, die du hier oben in der Schulter hast, die spannen sich und speichern die Energie und lassen die bei der Vorwärtsbewegung gezielt in der Wurfbewegung wieder frei und diese Energie wird abgegeben in den Wurf. Und genau das wurde eben festgestellt in dieser Arbeit, dass eben genau diese Fähigkeit dafür verantwortlich ist, dass wir fester und gezielter werfen können als beispielsweise Schimpansen. Die lockere, drehbare Schulter ist es eben. Ich möchte einmal noch kurz, ich habe es mal schnell bei Wikipedia recherchiert. Die Wurftechnik beim Cricket, dazu gibt es einen Wikipedia-Artikel, das gibt, glaube ich, zu allen meinen, ist tatsächlich eine windmühlenartige Bewegung, die folgendermaßen abläuft. Man nimmt den Arm, reißt ihn auch nach hinten, lässt ihn so nach unten fallen, windmühlenartig hinten ruhig und wirft dann auch über die Schulter und dann halt nach unten auf den Boden. Stimmt, ja. Ja, ist also auch ein Stück nicht ganz so gezielt, aber 10 Stunden haben wir versucht. Die Regel, ja. Dazu muss man genau. An welchem Flughafen sagst du? Kalkutta. Wir haben 10 Stunden Aufenthalt gehabt in Kalkutta am International Airport und da läuft, weil Cricket ist in Indien Nationalsport, so wie hier Fußball, da läuft halt ohne Ton, ohne Kommentar, durchgehend Cricket im Fernsehen. Ob das ohne Kommentar läuft, weiß ich nicht. Wir haben ihn nicht verstanden, aber ich glaube nicht, dass also er war da Ton? Ja, vielleicht am Flughafen nicht, aber normalerweise nicht. Nein, normalerweise nicht, aber am Flughafen, da wo wir halt gesessen haben, da war halt nichts. Okay. Und wir haben gedacht, okay, wenn man sich hier schon 10 Stunden langweilt, man war müde, man war kaputt, dann kann man zumindest sich Cricket angucken und mal versuchen, die Regeln zu verstehen. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ich auch nicht. Ne? Wir haben versucht. Ja, ich hab die Regeln bis heute, ich habe mir fest vorgenommen, für nächstes Mal, wenn wir nach Indien fliegen, gucke ich mir vorher die Regeln an, dass wenn wir wieder am Flughafen versacken, man das Spiel voll folgen kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum wer wie da losläuft und warum plötzlich alle Leute sich freuen oder alle Leute total niedergeschlagen sind, obwohl genau das gleiche passiert ist wie im Spielzug davor. Ich habe mir von dir ja auch sagen lassen, so Cricket-Spiele gehen gerne mal mehrere Tage. Ja, das stimmt, ja. Die können mehrere Tage gehen. Müssen sie nicht, aber können sie durchaus. Ja, das verstehe ich nicht. Das sind die Engländer schuld, ne? Ja. Das zur Evolution, wobei... Ja. Der Titel, du hast recht, ich hasse dich. Noch ein Kommentar oder 2 Kommentare möchte ich dazu noch sagen. Die ältesten Speerspitzen, die man gefunden hat, sind etwa 500.000 Jahre alt. Das heißt, wenn du dir Vor 2 Millionen Jahren haben die Jungs angefangen, effektiv zu jagen und Tiere zu erledigen. Das heißt, 1,5 Millionen Jahre bestand die gängige Wurfwaffe im Wesentlichen aus spitzen Stöcken. Mhm. Das heißt, da kannst du dir vorstellen, um da ein guter Jäger zu sein, musst du schon relativ feste werfen und ein bisschen Schmackes haben. Das heißt, du musst ein guter Werfer sein. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Dokumentation mal gesehen, ich glaube, es war Australien, die Ureinwohner, bin ich mir aber nicht sicher, müsste ich nochmal recherchieren, die haben halt Speere oder Stöcke geworfen und die nicht einfach aus der Hand heraus geworfen, sondern so eine Art Kelle gehabt, die hinten an den Speer dran gemacht haben, wodurch die ihren Wurfarm halt nochmal um 1/2 Meter verlängert haben. Ach so, ja, und dann nochmal so Hebelwirkung hatten, um halt den Speer nach vorne schnellen zu lassen. Weißt du, wo das war? Nee, aber bestimmt nicht älter als... Ja, bestimmt nicht. Nein, da gehe ich auch fest von aus. Aber wo wir gerade so bei Hebelwirkung und Arm nach hinten und so. Also du siehst, diese Modifikation der Arme waren weit bevor das Feuer kam ein Grund dafür, warum unsere Gehirne wachsen konnten. Weil wir besser werfen konnten. Ich hätte gedacht, das hat Gott gemacht. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Apropos Gott gemacht, Gott hat noch was gemacht. Um der Vollständigkeit halber möchte ich das noch sagen. Ein weiterer Grund, warum unsere Gehirne massiv gewachsen sind, war übrigens auch die Entwicklung des Daumens, ne? Also dass wir den Daumen so oder quasi eine Zange bilden können mit den Fingern. Das wird doch auch in einem ein oder anderen Science-Fiction-Film gerne aufs Korn genommen, so mit dem Daumen oder zumindest bei Cartoons. Habe ich zumindest im Gedächtnis, dass das bei dem einen oder anderen mal vorkam. So, er hat keine Daumen. Ach so. Aber jedenfalls diese Fähigkeit, dass wir so leichte oder diese Zangenbewegung machen können und dadurch kleinere Teile überhaupt greifen, ne? Also, können und auch quasi bearbeiten können, hat eben dazu geführt, dass wir feinere Bewegungen machen konnten und das spiegelt sich dann wiederum in unserem Gehirn ab und das Gehirn hat da mehr Kapazitäten freigegeben, um eben diese motorischen Fähigkeiten auszubilden. Was man ja auch trainieren kann, was zum Beispiel beim Klavierspielen passiert. Das heißt, dein Gehirn ist größer als meins, wegen deinem stümperhaften... Nein, besser vernetzt. Zumindest die entsprechenden Areale. Noch nicht, es fängt an. Aber wie wir letztes Mal gehört haben, ist das ja schon großartig. kommen wir zu weniger lustigen Sachen, zu einem Stück weit Krieg, Terror und Horror. Oh, endlich. zumindest, wenn man sich die Videos angucken, mit denen ich dieses Thema einleiten möchte. Und zwar habe ich lange einen Themennamen gesucht. Das Thema heißt Häschen gegen Niemeyer. Und beide Artikel möchte ich mit einem kurzen Video, also worum es genau geht, wer gegen wen kämpft oder worum es in dem Thema geht, kann man eventuell daran erkennen, wenn man diese beiden Werbeikonen der 90er Jahre, die ich dafür rausgesucht habe, miteinander verknüpft, kann man eine Ahnung bekommen, ich bin gespannt, worum es geht. Du darfst gleich raten. Okay. Gucken wir erstmal, hier ist Video Nummer 1, da geht es um die Häschen. Eines Morgens treffen sich die Häschen zum Trommelkonzert. Alle mit Zink-Kohle-Batterien. Wie man sagt. Die alkalische Duracell. Es wird Abend. Eine Batterie nach der anderen geht auf. Und als der nächste Morgen kommt, trommelt nur noch eins. Das Häschen mit der Duracell. Duracell hält entscheidend länger als Zink-Kohle-Batterien. Man muss ja sagen, wenn man dieses Video sieht, was die Zuhörer jetzt leider ja nicht gesehen haben, so die erste Einstellung sieht so ein bisschen aus wie Zombie-Häschen auf einem Friedhof. Also... Mein Gott, von 92 ist das? Ich hätte das noch, also das war jetzt eine echte Begegnung mit meiner Kindheit. Kennst du das noch aus dem Fernsehen? Ja, natürlich, das kenne ich noch. Das ist so, das habe ich noch aktiv mitbekommen. Deshalb habe ich diese Häschen ja auch rausgesucht, weil ich die halt noch kenne. Und das ist ein Teilgebiet, also es geht wohl schon mal um Batterien. Achso. Das Duracell, Zink-Kohle-Batterien, das hat man jetzt rausgehört. Es geht wohl um Batterien. Okay. Und jetzt kommt Werbeikone Nummer 2, die auch gerne noch für das ein oder andere Zitat benutzt wird, wobei man von jüngeren Leuten dann häufig angesehen wird, weil die nicht wissen, wovon man redet. Hier ist Video Nummer 2. Es druckt nicht. Druckt immer noch nicht. Druckt immer noch nicht. Druckt nicht. Wackel am Kabel. Ich wackel nochmal. Das war das Licht. War es das Licht? Das war das Licht. Aber es druckt nicht. Druckt nicht. Es druckt nicht. Ist was mit dem Drucker? Druckt nicht. Könnt ihr drucken? Es liegt nicht am Drucker. Es liegt am Rechner. Der Niemeyer hat sich im Internet ein Virus eingefangen. Niemeyer. Besonders schön finde ich dieses Verächtliche ganz am Schluss. Ah, Niemeyer. Das war Werbung von IBM, wo man schon die Firma sehen möchte. Und es geht um Drucken. Okay. So, es geht also um Batterien und Drucken. Wobei ich möchte kurz dazu erwähnen, dieses Wackel am Kabel ist ja so ein typisches, ja, irgendwie funktioniert, ja, hast du mal Kabel nach gut dran gewackelt? Das ist mir tatsächlich heute nochmal passiert. Ich habe eine unserer Plasmaquellen im alten Labor betrieben und die hat zum Teufel nicht funktioniert und ich habe festgestellt, ein Kabel war locker. Ich habe heute auch einen Druckertreiber installiert auf einem Windows-Rechner und da hat man ja auch irgendwie das Gefühl, das ist... Sie möchten einen quälen, ne? Das kann doch irgendwie nicht sinnvoll sein, nee, oder? Wer sich das... Also, hast du auch gesagt, druckt nicht? Ja, genau. Also da habe ich tatsächlich heute gesagt, es druckt immer noch nicht. Weil ich meine, Leute aus unserer Generation... Das, die kennt man, die lief aber auch damals rauf und runter. Ne? Aber die ist auch großartig. Die war gut, ja. Ja, und auch jederzeit immer, wenn irgendjemand irgendwo an einem Kabel gerüttelt hat, kam auch immer die Frage, war das das Licht? Okay, zurück zum Thema. Es geht also um Batterien und Drucken. Was könnten Batterien mit Drucken zu tun haben? Hast du eine Idee? Also schön wäre ja, also vielleicht hast du es auch in der einschlägigen Blog, du hast jetzt irgendwie so, gelesen und so. Du erwartest jetzt von mir, dass ich die beiden Begriffe wahnsinnig kreativ zusammenbringe. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wäre toll, wenn ich mir eine Batterie drucken kann. Ja, erstaunlicherweise ist es das. Hurra. Ja. Es war keine Kreativität erforderlich. Nee, man hat es ja in anderen Podcasts gehört, was momentan so langsam hochkommt und auch, also nicht nur im Rapid Prototyping in Universitäten und Firmen größer wird, sondern auch langsam die Heimanwender erfasst. Es gibt, glaube ich, mindestens 100 Kickstarter-Projekte, die sich mit 3D-Druckern beschäftigen. Die Dinger werden langsam erschwinglich. Den günstigsten, den ich gesehen habe bei einem Kickstarter-Projekt, der auch nebenbei noch hübsch anzusehen war, lag bei $380. Was halt echt günstig ist für einen 3D-Drucker. Auf jeden Fall, ich habe ein Paper gefunden. Und zwar von unseren guten Freunden aus Harvard. Ach, da haben wir gute Freunde. Ja. Im Geiste. Sehr schön, ja. Die haben in einer Kooperation mit der Universität in Illinois tatsächlich Batterien gedruckt. Erzähl mir. Und wie. Zwar hat das eine Jennifer A. Lewis, die ist Professorin für Biology Inspired Engineering. Oh. Also in Deutschland immer das Bionik. Interessant, ja. Und die hat zusammen, wie gesagt, mit einer anderen Universität zusammengearbeitet mit Shan Dillon. Der ist Materialwissenschaftler. Mhm. Und die haben einen 3D-Drucker gebaut, also selbst entwickelt. Also nicht so ein Ding von der Stange, sondern wirklich was Kleines selber gebaut, der in der Lage ist, Strukturen zu drucken mit einer Düse, die eine Auslassöffnung von 30 Mikrometern hat. Also verdammt klein. Im Vergleich dazu, so ein Haar ist im Bereich extrem dünne bis normal dicke Haare so 20 bis 70 Mikrometer, wenn mich nicht irre. Ich habe es nachgeschlagen. aber ich könnte mich beim Umrechnen vertan haben. Es ist also dünner als ein Haar, auf jeden Fall. Also deutlich dünner als ein Haar, also ein Durchschnittshaar. Die haben damit Batteriestrukturen gedruckt, und zwar Anoden und Kathoden. Also so eine Batterie ist ja immer so aufgebaut, man hat eine Anode, eine Kathode und in der Mitte irgendwas Flüssiges, eine Säure, so ein Elektrolyt. Lernt man noch grob in der Schule. Man kann ja auch hier, da gibt es übrigens auch nette Shiner-Gadgets zu, so kleine Uhren, wo dann so eine Kupferplatte und irgendein anderes Metall noch in eine Zitrone haust und dann hast du eine Uhr, die da läuft. Also im Grunde Batterien sind, wie gesagt, immer so aufgebaut, Elektrolyte in der Mitte, Kathode, Anode. Und die haben kammförmig Kathode und Anode in kleinen Strukturen gedruckt. Diese kleinen gedruckten Batterien dann halt mit Säure gefüllt, also nochmal einen Mantel drum und Säure drum, und haben dann winzige Batterien, und zwar Lithium-Ionen-Batterien gebaut. Die Herausforderung dabei war jetzt einmal diesen Drucker zu bauen, diesen 3D-Drucker. Und eine Sache, die bei 3D-Druckern anders ist als bei den Druckern, die wir so aus dem Büro kennen, halt die Laserdrucker oder die Inkjet-Drucker, die Dinger brauchen Tinte. Oder Toner. Bleiben wir jetzt mal beim Inkjet, weil die kennen die meisten, also normalen Tintenstrahldrucker, wie die funktionieren. Da ist halt ein Freund von mir nannte die Dinger liebevoll auch immer Tintenpisser. Man hat Patronen, die mit Tinte gefüllt sind, die halt einzelne Tintentröpfchen wirklich unten aus einer Düse auslassen und aus Papier spritzen. Das dann auf dem Papier trocknet. Bei so einem 3D-Drucker muss die Tinte ein bisschen anders sein. Und zwar möchte man ja dreidimensionale Strukturen bauen. Das heißt, man braucht eher so eine Konsistenz von Zahnpasta ungefähr. Drückt das durch die Düse und jetzt muss das Zeug auch, also es darf ja nicht sofort wegfließen, wenn man es ausgedruckt hat, sondern es sollte möglichst in dieser Form bleiben und schnell hart werden, damit man halt weiter bauen kann, dreidimensional. Um halt diese Strukturen zu bauen, haben die Leute aus dieser Universität in der Kooperation Tinten hergestellt. Für die Kathode, die sie gedruckt haben, haben sie LFP benutzt. LFP steht für Lithium, Eisen, Phosphor, ich weiß nicht, wie die richtige chemische Bezeichnung ist, mit vier Sauerstoffatomen noch dran, Quadro, keine Ahnung was, bin ja kein Chemiker. Und das andere war LTO, das besteht aus vier Lithiumatomen, fünf Titanatomen und 12 Sauerstoffatomen. Okay. Hat wahrscheinlich auch einen unglaublich kryptischen Namen, wenn man es richtig ausspricht, aber sei jetzt mal so dahingestellt einfach. Auf jeden Fall ist das eine dient als Kathode, das andere als Anode und das Ganze haben die in Nanopartikelform vorliegen gehabt, diese Partikel, und haben die dann in eine Suspension gebracht, was wir letztens mit unseren Titandioxid-Nanopartikeln auch mal probiert haben und festgestellt haben, dass es nicht so einfach ist, wie man sich vorstellt. Also das Zeug einfach in Wasser werfen geht zum Beispiel nicht, das setzt sich halt irgendwann so wie Kakao am Boden ab, beziehungsweise bleibt nicht in einer ordentlichen Suspension. Und die haben auch eine Menge ausprobiert und sind dann auf die naheliegende Idee gekommen, das Zeug in einer Mischung aus deionisiertem Wasser, Ethylenglykol, Glycerol, glukosebasierten Viskosität, also hier steht Viscosifiers, in einem Multiprozess, also in einem Multischrittprozess, eine Partikeldispersion herzustellen, indem sie das Ganze noch in eine Zentrifuge gepackt haben, um größere, also um Partikel, die größer als 300 Nanometer sind, auszusondern, das Ganze homogenisiert und so weiter und so weiter. Also die naheliegenden Sachen, ja, die man da halt kann man drauf kommen. Ja, ja, richtig. Und da haben die dann halt Tinten produziert, mit denen sie diese 3D-Strukturen drucken konnten. Das haben sie dann gemacht. Kleine Strukturen haben so eine Mini-Batterie gedruckt. Den Artikel, wie gesagt, von Harvard, den verlinken wir auch gerne. Da ist dann so ein Bild von so einer Batterie abgedruckt und die ist, wenn ich das mal so abschätze, da ist so ein kleiner Maßstab unten dran, 200 Mikrometer, also die einzelnen Elektroden, die drucken, das sind immer, wie gesagt, so kammmäßig mehrere nebeneinander, haben so eine Breite von 50 μ ungefähr, was schon schön dünn ist, also so haarmäßig halt. Und die Gesamtzelle, die sie hier in diesem Bild gezeigt haben, ist so ungefähr 1000 μ. lang und 500 bis 800 μ breit und auch nochmal so 400 bis 500 μ hoch. Das Ganze, wie gesagt, nochmal eine Kiste drumherum gepackt und mit Säure gefüllt und dann halt als Batterie benutzt. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht gefunden in dem Paper, was die da genau rausgeholt haben an Strom, beziehungsweise was für eine Energiedichte die da reinpacken konnten. In der Zusammenfassung kann man sagen, die erreichen damit, sagen sie zumindest, ähnliche Werte wie mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, nur mit deutlich höheren Energiedichten. Das heißt, die schaffen es, in ihre winzigen Batterien deutlich mehr Strom reinzupacken. Die Frage ist, wie immer, wofür zur Hölle könnte man das gebrauchen? Wer braucht winzige Batterien, die wirklich nur so... Also das sind, die Dinger sieht man mit dem bloßen Auge kaum. Also beziehungsweise sieht eher aus wie Dreck, wie Staub oder so. Und das sind halt winzige Batterien. Sind die dann schnell leer? Also weil die so klein sind? Das stand leider auch nicht drin. Ich meine, die Energiedichte ist halt höher als bei normalen Batterien. Das heißt, die sind sehr stark, aber schnell leer, oder? Da passt für ihre Größe viel Strom rein. Ja. Das ist halt wieder der Punkt. Für die Größe passt viel rein. Gut, auf der anderen Seite kannst du dann natürlich große Flächen mit diesen Batterien voll machen. Richtig, genau. Du bist nicht an Formen gebunden und so weiter. Und es gibt vielleicht auch Gebiete, wo du, also das konnte ich mir zumindest gut vorstellen. Da standen auch ein, zwei Beispiele, glaube ich, in der Introduction von diesem Paper drin. Bereiche, wo du gar nicht viel Strom brauchst, sondern eigentlich nur einen Stromspeicher haben möchtest, der mobil und klein ist. Ein Beispiel, was hier genannt wurde, waren zum Beispiel MEMS. Also hier so diese, warte, wofür steht das nochmal? Elektronisch-mechanische Systeme, ja, oder so. Da möchte man sowas haben. Oder wenn man sich jetzt mal sowas, was halt durch die Presse ging in letzter Zeit, sowas wie Google Glass, diese kleine Brille. Oder unsere Gadgets, die generell immer kleiner werden. Die, ich habe mein iPhone mal aufgeschraubt, weil ich es reparieren musste und der Apple Support leider abgelaufen war. Und wenn man das Ding mal aufmacht, das besteht zu mehr als der Hälfte aus Batterie. Also mehr als die Hälfte da drin ist der Akku. Ja. Wenn man jetzt gezielt an die Stellen, wo der Strom verbraucht wird, kleine Batterien drucken kann, also Akkus, das Potenzial dafür ist unglaublich. Medizinische Implantate, was man aus sämtlichen uralten kleinen Science-Fiction-Filmen kennt, kleine Mini-Roboter, die durch die Blutbahn flitzen. So Mini-Roboter, also Nanoroboter können wir noch nicht bauen, aber man kann winzig kleine Roboter bauen. Das Problem bei den Dingern ist nur häufig, wie will man die mit Strom versorgen? Wie kommt der Strom da rein? Und da kann man quasi Mini-Akku-Packs reinpacken. Auf der Seite von Harvard gibt es eine kurze Zusammenfassung des Artikels und sehr schön, das zeige ich dir einmal kurz, das geht nur 30 Sekunden, das können unsere Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber wie gesagt, wir verlinken die Seite, da könnt ihr euch das auch angucken. Die haben ein Video davon gemacht, wie die so eine Batteriestruktur drucken. Ich muss auch hier wieder meine pädagogische Sorgfaltspflicht muss... Das hört sich wieder schlimm an. Was hab ich falsch gemacht? Komm. Unsere Partner hier an der Universität drucken auch mit Laser... Ich hab so ein bisschen das Gefühl, du machst hier eine Werbeveranstaltung aus unserem Podcast. Benutzen auch ähnliche Druckverfahren, sagen wir mal. 3D-Drucker? Tatsächlich aus Dispersion Strukturen zu drucken. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt in der Lage sind... Also die Frage ist ja auch, was bedeutet hier 3D? Ne? Wenn ich mir das Video angucke, also schon die Strukturen haben eine gewisse Höhe, aber so wie es jetzt aussah, unter 3D stelle ich mir halt einen Würfel, ja doch, das ist schon beachtlich. Ja, das, einmal zum Bild hochgescrollt, ja okay, ja, ist klar. Ja, okay, das ist schon, ja. Also auch hier an der Universität, das muss ich aber noch sagen, werden Strukturen aus Dispersionen, die unter anderem aus Nanopartikeln bestehen, gedruckt. Aber das sieht natürlich wirklich Batterien, das gibt Hoffnung, dass unsere... Ja, ich fand das auch sehr interessant. Also überhaupt dieser Hype ums 3D-Drucken, den man im Internet viel verfolgen konnte. Ich habe mir dann auch überlegt, boah, so ein 3D-Drucker wäre schon geil. Wobei ich mir dann als erstes überlegt, okay, was willst du drucken? Ich hätte keinen Schimmer. Die Idee, also so ein Ding wird wahrscheinlich erst nach einer Zeit sinnvoll werden, wenn man merkt irgendwie... Also nicht das Erste, was man druckt, ist wahrscheinlich irgendein Haken, um was aufzuhängen. Und danach gehen einem dann die Ideen aus. Häufig wird es dann eher sowas sein, wenn irgendwo was kaputt gegangen ist, dass man sich Ersatzteile selber druckt. Ich habe mir aber die ganze Zeit gefragt, okay, 3D-Druck, ja, wissenschaftliche Anwendung dafür. Und da ist eine, zack. Da ist eine, ja. Zum Beispiel Batterien für kleine Roboter. Ich habe, wir nähern uns nämlich langsam schon wieder dem Ende der Sendung. Oder der 2-Stunden-Marke der Sendung. Und damit sollten wir zum Ende kommen. Der lang geworden. Weil du gerade das so schön angesprochen hast, mit den Batterien für kleine Roboter, möchte ich dir noch ein Video zeigen. Habe ich dir eine schlechte Überleitung geschenkt, oder? Ja, genau. Möchte ich noch ein Video zeigen. Ganz so klein ist der Roboter nicht, von dem du gerade sprachst. Der ist schon etwas größer. Vielleicht, ich zeige dir das Video mal. Das lassen wir hier mal laufen. The Guardian, das waren noch die mit hier, ne? Das hier, das ist Kirobo, ein japanischer Astronautenroboter. Also, was würde man sagen, so 30 Zentimeter vielleicht groß? Ja. Oder mal so über den Daumen. Und der bewegt sich hier jetzt gerade in so einem Zero-G-Flugzeug. Und du siehst ihn im freien Fall oder in der Schwerelosigkeit, kann er sich schon ganz gut bewegen und orientieren. Ich muss aber auch sagen, der sieht, wer hat den designt? Der ist gruselig. Der sieht echt gruselig aus. Der sieht ein klein bisschen aus wie Chucky die Mörder-Puppe, ja, oder? Ja, aber hallo. Da musste ich auch gerade dran denken, das Ding ist gruselig. Und genau deswegen wollte ich dir auch dieses Video zeigen. Ich wollte es weniger zeigen, weil ich faszinierend finde, was man hier, also ist vermutlich auch faszinierend. Also du hast ja gesehen, wie er sich bewegt hat, um das nochmal zu beschreiben, der kleine Roboter richtet sich in der Schwerelosigkeit hier in diesem Video aus und kann seinen Körper rechts und links bewegen. Das ist schon beeindruckend, das sieht schon toll aus. Aber eigentlich wollte ich es dir tatsächlich zeigen, weil es gruselig aussieht, weil dieser kleine Roboter wirklich aussieht wie Chucky die Mörderpuppe. Und dieses Konsortium aus Wissenschaftlern in Japan hat eben angekündigt, diesen Roboter gebaut zu haben. Den wollen sie jetzt ins All schicken, nämlich zur ISS. Und da soll Kirobo wissenschaftliche Experimente. Kirobo ist auch ein bisschen so wie Killrobo, ne? Das soll halt wissenschaftliche Experimente durchführen. Und wir wissen alle, was passiert, wenn Roboter im Weltall sind. Ja, ja. Es fängt an mit 2001, ja. Odyssee im Weltall, genau. Wo Open the Pod Bay Doors. Ja. Also wo der erste Roboter durchgedreht ist. Bei Alien ja im Grunde genommen auch. Dieser Cyborg, der dann nachher nur noch so eine milchige Flüssigkeit gespuckt hat. Red Planet war, glaube ich, nee, war Red Planet oder Mission to Mars? Ich verwechsel die beiden immer. Da dreht auch ein Roboter durch? Ja, bei einem von beiden dreht auch ein Roboter durch und killt alle. Du siehst, also im Grunde genommen, was lernen wir aus diesem Video? Die Wissenschaftler da schauen nicht genug Filme. Das heißt, die ISS wird in den nächsten Jahren auch immer tiefer fliegen, bis sie irgendwann in der Atmosphäre verglüht. Ja, irgendwie sowas. Also vermutlich werden... Ja, also ich möchte hier damit offiziell meine Bewerbung als Astronaut auf der ISS wieder zurück. Das Schönste, und das ist das Zitat, mit dem würde ich dann auch die Sendung beschließen wollen langsam. In diesem Interview, in diesem Video, was du gerade gesehen hast, was wir dann auch verlinken, sagt der Roboter dann, also der Roboter wird hier interviewt und er sagt dann den schönen Satz, I want to create a world where humans and robots can live together. Das klingt wie eine Drohung. Ja, allerdings. Und ich möchte damit die Sendung beschließen, möchte auch sagen, achtet auf die Roboter, die in eurer Nachbarschaft leben. Wer weiß, wann sie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Hast du noch was Schönes mitgebracht, damit wir die Veranstaltung hier launig und mit positiven Gedanken beenden? Ja, natürlich. Ich möchte allerdings vorher noch einmal, wie immer, einmal kurz auf die methodisch inkorrekt in den Social Media Kanälen hinweisen. Und zwar, wie immer, natürlich unser Twitter-Account MinKorrekt. Dann natürlich unsere Website www.methodisch-inkorrekt.de. Natürlich findet man uns auch in iTunes. Und ganz neu, wir sind bei Facebook. Und wenn du wir sagst, meinst du hauptsächlich wir. Da hängst du mit drin, da kannst du nicht. Ich habe mich all die Jahre dagegen gewehrt. Ja. Nee, wir sind jetzt auch mit bei Facebook zu finden. Und ihr könnt zeigst du mir dann dieses Neuland mal? Ja, dieses Neuland kann ich dir gerne zeigen. Wir freuen uns da natürlich auch über Kommentare und Ähnliches oder wenn er sagt, dass euch die Sendung gefällt. Zum Abschluss hin natürlich wieder eine musikalische Perle. Habe ich rausgesucht für dich. Vielleicht kennst du einen oder andere schon. Der Beweis dafür, dass auch Wissenschaftler schlechte Rap-Musik machen können. wobei die ganz gut ist. Die ist ganz gut. Ja, die ist gut. Außerdem macht es eine Frau. Das ist sowieso sehr überraschend. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass Wissenschaftler keine Rapper sind. Ja, deine musikalische Karriere ist ja auch antiproportional zu der wissenschaftlichen verlaufen, oder? Mit diesem jetzt hast du es doch wieder auf so ein trauriges. Ja, es tut mir leid. Die Vorlage konnte ich nicht liegen lassen. Mit diesem bitteren Beigeschmack verabschieden wir uns und ein weiteres Mal mit der Hoffnung, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören. Ja, macht's gut. Und ich bis dahin wieder aufrecht gehen kann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh yeah, I'm about to drop some particle physics in the club. The LHC is super duper fly, you know what I'm saying. Check it. 27 kilometers tunnel underground, designed with mind to send protons around. A circle that crosses through Switzerland and France. 60 nations contribute to scientific advance. Two beams of protons swing round through the ring they ride. Till in the hearts of the detectors that made it collide. And all that energy packed in such a tiny bit of room becomes mass particles created from the vacuum. And then... Oh, yeah. LHCB sees where the antimatter's gone. LHCB But even though it mattered, cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. And how do you catch a particle? There's no way to see. Take it back to conservation of energy, and the particles appear clear as can be. You see particles flying in jets they spray, but you notice there ain't nothing going the other way. You say my law has just been violated. That don't make sense. There's gotta be another particle to make this balance, and it might be dark matter. And for the first time, we catch a glimpse of what we saw most of the known verse, because. Shelf, cause when it meets its normal twin, they both annihilate. Matter turns to energy and then it dissipates. When matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LHC, you get matter and antimatter in equal parts. And they try to take this back to when the universe starts, the Big Bang, back when all the matter exploded. But the amount of antimatter was somehow eroded, because when we look around, we see that matter abounds, but the antimatter is nowhere to be found. That's why. Alpine cat, over and out.